einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum Heilungsgottesdienst heute Abend, ihr Lieben, auch hier über Livestream. Ich weiß nicht, ist Livestream schon zugeschaltet oder kommen die später? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Kommen erst später, also können wir jetzt noch nicht begrüßen. Okay, dann später. Aber herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, alle, die ihr live dabei seid. Das ist super. Ich glaube, wir haben eine mächtige Erwartung an Gott. Amen. Wie von euch haben eine mächtige Erwartung an Gott an diesem Wochenende? Halleluja. Also ich habe eine mächtige Erwartung an Gott. Ich glaube, dass Gott etwas an diesem Wochenende vorbereitet hat. Und wenn du ein bisschen deinen geistlichen Sensor ausstreckst, dann kannst du es auch vielleicht erahnen, aber du kannst es letztendlich nie 100% erfassen, sondern du musst dich einfach ihm zur Verfügung stellen, sodass er einfach diesen Download geben kann, was er im Himmel schon vorbereitet hat. So wie Jesus gebetet hat, gesagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also wenn es jetzt noch irgendwo Bereiche in deinem Leben gibt, momentan, wo du vielleicht sagst, oh, da ist noch nicht 100% der Himmel auf Erden in meinem Leben, dann bist du richtig hier, weil wir wollen heute Abend wirklich mehr vom Himmel auf die Erde holen. Amen. Seid ihr da bereit? Habt ihr da eine Erwartung? Halleluja. Das ist gut. Super. Und dann wollen wir nämlich dann jetzt gleich beginnen mit Lobpreis und Anbetung. Aber bevor wir das tun, vielleicht ganz kurz die Frage, weil wir haben immer kleine Geschenke. Wir schenken immer Leuten gern was. Und wir haben immer kleine Geschenke für alle die, die zum ersten Mal in einem Gottesdienst bei Glory Life sind. Deswegen, wenn du zum allerersten Mal in einem Gottesdienst bei Glory Life bist, dann streck einfach mal kurz deine Hand aus, sodass dass die Ordner sehen können. Die Ordner gehen rum, sind einige. Herzlich willkommen, super. Genau. Halleluja. Dann kommen die Ordner vorbei und geben euch einfach ein kleines Geschenk. Haltet einfach die Hand so lang ausgestreckt, bis die Ordner bei euch sind. Genau, ja, okay. Wenn es zu lang dauert und du kriegst einen Krampf im Arm, der Andreas betet nachher für dich wieder und dann bist du wieder geheilt. Halleluja. Wo ist denn? Hier vorne sind noch Leute, die noch kein Geschenk haben. Ist noch jemand da, der sonst noch kein Geschenk hat? Okay, gut, dann passt jetzt. Gut, weil dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt mit Lobpreis und Anbetung, weil Lobpreis und Anbetung, weißt du, ist wichtig, ist nicht einfach irgendein Vorprogramm zu irgendwas, sondern Lobpreis und Anbetung bedeutet, wir klinken uns ein in das, was im Himmel passiert. Amen. Wir klinken uns ein in das, was im Himmel passiert und das heißt gleichzeitig, wir klinken uns ein Stück weit aus dem, was uns vielleicht hier auf der Erde jetzt momentan noch beschwert oder was uns noch so beschäftigt oder was noch an Gedanken da ist oder was einfach, ja, vielleicht auch einfach deine Not oder dein Problem, wo du vielleicht auch Heilung brauchst oder Durchbruch brauchst in deinem Leben. Ich glaube, weißt du, das Entscheidende ist, du kriegst nicht den Durchbruch dadurch, dass du dich aufs Problem konzentrierst, sondern du kriegst den Durchbruch dadurch, dass du dich auf den Problemlöser konzentrierst. Amen. Und der Problemlöser, der ist im Geist, der ist im Himmel, das ist Jesus, das ist Gott, unser Vater. Und wenn wir ihn jetzt loben und preisen, dann wollen wir einfach von Anfang an wirklich einfach all das andere loslassen und wir wollen uns positionieren für die Begegnung mit ihm. Seid ihr da bereit? Okay, dann stehen wir einfach mal auf zusammen. Und dann darfst du einfach zum Anfang deine Augen schließen, weil das hilft manchmal einfach, um vom Äußeren wegzukommen. Ich hoffe, du hast deine Nachbarn jetzt schon begrüßt. Ich meine, sie sind eh 1,5 Meter entfernt, aber ich hoffe, du hast trotzdem einige begrüßt. Halleluja, preist den Herrn. Und dann wollen wir uns einfach jetzt wirklich auf ihn ausrichten, auf Jesus ausrichten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist heute Abend, Herr, weil du hast gesagt in deinem Wort, wenn 2 oder 3 versammelt sind in deinem Namen, dann bist du in ihrer Mitte. Und wir danken dir, Herr, für diese Zusage. Wir danken dir, Herr, dass du da bist, der Auferstandene, der Lebendige ist da, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, derselbe, der vor 2000 Jahren mächtige Wunder getan hat und die Kranken gesund gemacht hat, derselbe ist hier heute Abend, Herr. Und du möchtest uns begegnen, du möchtest jedem Einzelnen persönlich begegnen heute Abend hier. Du möchtest jeden Einzelnen persönlich segnen und du möchtest jeden heilen, der Heilung braucht. Du möchtest jeden befreien, der Befreiung braucht. Du möchtest jeden erretten, der Errettung braucht. Du möchtest jeden einfach auf eine neue Ebene der Begegnung mit dir heben, Herr. Und deswegen, Herr, entscheiden wir uns, loszulassen heute Abend. Loszulassen von den Dingen dieser Welt, loszulassen von dem, was uns noch beschäftigt hat. Also mach mal einfach so ganz bewusst, lass mal so ganz bewusst los, sag einfach mal so, atme einfach mal so manches so aus. Einfach. Manchmal muss man einfach manche Sachen ausatmen, die ja noch so belastet haben. Halleluja. Und dann wollen wir einfach, Herr, wirklich dir die optimale Landebahn bieten, Herr, für dein Wirken heute Abend, Herr. Und indem wir dich loben und preisen, du sagst in deinem Wort, du wohnst im Lobpreis deines Volkes, Herr. Und so glauben wir, Herr, dass du heute Abend hier eine Landebahn bekommst, Herr, für dein mächtiges Wirken, Herr. Wir danken dir für das Lobpreisteam, Herr. Aber wir danken dir auch, Herr, dass es nicht das Lobpreisteam allein ist, das dich anbetet, sondern dass jeder Einzelne von uns ein Lobpreiser, ein Anbeter ist, Herr. Dass wir dich im Geist und in der Wahrheit anbeten, Herr. Gemeinsam, wirklich in Einheit, ja, dass wirklich, ja, der Himmel und die Erde erschüttert wird vom Lobpreis deines Volkes. Halleluja. So wie es damals im Alten Testament hieß, da heißt es an einer Stelle, da haben sie ihn so stark gelobt und gepriesen, da heißt es, dass die Erde von ihrem Geschrei barst, heißt es in irgendeiner alten Übersetzung. Dass die Erde von ihrem Geschrei barst. Also, Halleluja. Ich will dich nur auffordern, einfach Zurückhaltung abzulegen. Okay, du musst nicht schreien, aber du darfst. Ja, aber leg einfach jede Zurückhaltung ab. Preis ihn, lob ihn mit allem, was in dir ist, im Geist und in der Wahrheit. Und er kann landen. Halleluja. Amen. Gut, los geht's. Valerie leitet uns am Anfang und am Ende Irina. Also steigt voll mit ein, einfach in diesen Lobpreis jetzt. Halleluja. Es geht ein Ruf vom Himmel aus, es geht ein Ruf vom Himmel aus. deine Liebe wirklich der Grund ist, warum wir einfach hier sind, warum die Heilungen passieren aus deiner Liebe heraus, Herr. Ja, glaub dir an Wunder. Wir sind da, weil wir an Wunder glauben. Und beziehen sie uns, weil Gott hat sie schon vorbereitet. Gleich mitpflücken. Gott hat für alle da. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass dein Wind einfach weht über unserem Leib, über unserem Land. Heiliger Geist. Ja, danke für den Hunger, für den geistlichen Hunger, der hier ist in unserem Land und wir strecken uns aus nach dir, Herr. Thank you.

Danke, dass sie wirklich jeden tief berührt. Danke für dein Opfer, das du für uns am Kreuz gebracht hast. Hast du mich gesund gemacht? Vollbracht hast. Und ich danke dir, dass du uns geheilt hast, vor 2000 Jahren schon, und dass uns Heilung gehört und Freiheit gehört und Sieg gehört. Halleluja, ich danke dir. Halleluja, you are my great Redeemer. Du bist unser großer Erlöser, Herr. Wir schauen nur auf dich. Sag einfach mal nur den Namen Jesus. Jesus, wir schauen nur auf dich, Jesus. Du bist unser Erlöser. Vor deinem Angesicht, Herr, ist Freude in Fülle, Herr. Von deinem Angesicht, Herr, kommt all die wirkliche Veränderung, all die wahre Veränderung, all die ewigkeitsbedeutsame Veränderung, Herr. Sie kommt direkt von deinem Angesicht, Herr. Oh, wir wollen nichts anderes sehen heute Abend als dich, Jesus, Herr. Lass alles andere wirklich um uns herum klein werden. Lass alles andere um uns herum verblassen, Herr. Sodass wir dich sehen, Herr, in deiner ganzen Schönheit, in deiner ganzen Wahrheit, in deiner ganzen Kraft, in deiner ganzen Herrlichkeit. Dass wir dich sehen, Herr, auch in deiner Kreuzesliebe, Herr. Oh. Oh, deine Kreuzesliebe für uns, Herr. Sie hat uns frei gemacht, Jesus. Wir wollen dich ehren, Herr. Streck einfach mal deine Arme zum Himmel aus, einfach um ihn zu ehren, weil er ist hier, Jesus ist hier. Weißt du, er hat diesen gewaltigen Preis für uns bezahlt am Kreuz. Er hat aus Liebe, hat er seine Göttlichkeit aufgegeben und ist Mensch geworden. Aus Liebe hat er sich ans Kreuz nageln lassen. Aus Liebe hat er sich vom Vater weg verfluchen lassen am Kreuz, weil verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Aus Liebe für dich, aus Liebe für mich hat er das getan. Deswegen ist er all unseren Lobpreis, all unsere Anbetung, alle unsere ungeteilte Aufmerksamkeit wert. Halleluja, Jesus. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben deine Gegenwart. Oh, komm noch mehr, Heiliger Geist. Mach wirklich Jesus lebendig in unserer Mitte. Mach Jesus groß für jeden Einzelnen. Lass uns ihn sehen in seiner ganzen Liebe am Kreuz und in seiner ganzen Schönheit in Herrlichkeit. Heiliger Geist, wirke du, wirke du, wirke du. Oh, jede Unreinheit weicht in deiner Gegenwart, Herr. Alles, was nicht vereinbar ist, Herr, mit dir. Alles, was nicht konform ist, Herr, mit dem gekreuzigten und auferstandenen, Herr, es muss weichen, es muss uns verlassen. Danke, Jesus, für dein Blut, das vergossen wurde, Herr, damit wir Vergebung der Sünde haben können, damit wir Reinigung haben können, damit wir neu gemacht würden. Halleluja. Weißt du, gerade jetzt in seiner Gegenwart, wenn es da irgendetwas gibt, wo du noch empfindest, das trennt mich noch von Gott, irgendetwas, was du vielleicht noch nicht losgeworden bist, noch nicht bekannt hast, bekenne es ihm gerade jetzt, bekenne es ihm. Sein Blut ist da, um dich zu reinigen. In dem Moment, er sagt, in dem Moment, wo du deine Sünde bekennst, ist er treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also gerade jetzt, in diesem Moment, ist Freiheit da für dich. Alles, was dich irgendwie noch trennen könnte, wird jetzt weggewaschen durch die Kraft seines Blutes. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Puh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass ihn sein Werk tun an dir. Hab's nicht eilig. Weißt du, in der Gegenwart Gottes sollten wir es nie eilig haben. Sondern komm zur Ruhe in ihm. Wenn es irgendetwas gibt, was dich noch daran hindert, zur Ruhe zu kommen in ihm, dann lass es jetzt los. Wenn es irgendetwas ist, wo du gesündigt hast, dann ist dein Blut da, um dich zu reinigen. Wenn es irgendetwas ist, was dich einfach nur abgelenkt hat oder beschäftigt hat, dann ist jetzt deine Zeit, um es loszulassen. Übrigens auch für die, die jetzt über Livestream dabei sind, genau das Gleiche. Seine Gegenwart ist so mächtig hier in diesem Raum. Aber ich sage dir, seine Gegenwart ist genauso mächtig bei dir am Livestream, wenn du dich nicht ablenken lässt. Das ist das Entscheidende. Die Chance, dich ablenken zu lassen über Livestream, ist manchmal größer, als wenn du live hier vor Ort bist. Aber wenn du dich nicht ablenken lässt, dann ist die gleiche Gegenwart, dort, wo du jetzt bist, wo du jetzt zuschaust, genau die gleiche Gegenwart ist bei dir. Jesus von Angesicht zu Angesicht. Puh. Ja, lasst uns da noch mal hineintauchen. Thank you. schaust uns an. Ja, durch die Jahrtausende strahlt dein Angesicht. Und durch die Jahrtausende strahlt deine Liebe vom Kreuz. Durch die Jahrtausende strahlt der Gekreuzigte. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn krank gemacht. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, das ist hier die Rede von Jesus, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Halleluja. Er wird Frucht sehen. Heute Abend, Jesus, wollen wir, dass du Frucht siehst, Herr. Dass du Frucht siehst für deine Mühsal, dass du Frucht siehst für dein Leiden am Kreuz, dass du Frucht siehst dafür, dass du krank gemacht wurdest, damit Gesundheit für uns zugänglich würde, Herr. Du sollst Frucht sehen heute Abend. Und Herr, wir schauen auf dich, Herr, und auf das, was du getan hast. Und gleichzeitig schauen wir auf dich, Herr, als den, der auferstanden ist und der lebt und der regiert und der in Herrlichkeit thront und sitzt und vom Himmel her die Frucht seiner Leiden hier auf der Erde einsammelt, Herr, in unserem Leben, Herr, in Form von Heilung, in Form von Befreiung, in Form von Zeichen und Wundern, Herr. Danke, Herr, dass du vom Himmel her Frucht einforderst und Frucht hervorbringst hier auf der Erde, Herr. Halleluja. Ho. Danke, Herr. Wenn du erhöht sein wirst, hast du gesagt, dann wirst du alle zu dir ziehen, Herr. Und so danke ich dir, Herr, dass heute Abend hier in diesem Raum einfach ein einziger Sog hin zu dir geht. Zu einem, ein einziger Sog hin zu dem, von dem allein alle Heilungspower ausgeht, alle Heilungskraft, alle Heilungsmacht, Herr. Ein Sog hin zum Herzen Gottes. Ein Sog hin zum Herzen von Jesus. Und wir danken dir, Herr, dass in deinem Herzen für jeden Einzelnen von uns nur gute Gedanken sind, Herr. Dass in deinem Herzen Gedanken der Heilung sind, Herr. Dass in deinem Herzen Gedanken der Freisetzung sind, Herr. Gedanken der Ermutigung, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass du diese Gedanken von deinem Thron heute Abend durch die Kraft des Heiligen Geistes sendest, Herr. Hier überall aussendest im Raum, Herr. Und dass überall deine Liebe explodiert, deine Kraft explodiert, deine Wunderkraft explodiert überall im Raum. Weißt du, seine heilende Kraft ist schon hier, verstehst du? Sie ist schon hier. Überall im Raum ist sie schon hier. Du kannst, weißt du, ich habe das mal gesehen in einer Vision, wie Blitze vom Thron Gottes ausgehen. Und eine Auswirkung dieser Blitze, die vom Thron Gottes ausgehen, ist Heilung. Und wenn wir diese Blitze auffangen, weißt du, müssen manchmal Blitze fangen. Wie von euch wollen Blitze vom Thron Gottes auffangen heute Abend? Halleluja. Also da ist Heilung, da ist Power, da ist Auferstehungskraft, da weichen Schmerzen, da verschwinden Krankheiten. Halleluja, da wird es anders in deinem Leben. Da wird es warm, wo es vorher kalt war. Da wird es frei, wo vorher Angst war. Da wird es weit, wo es vorher eng war. Da wird es neu, wo es vorher abgestanden und alt und ja, festgelegt war. Da ist neues Leben heute Abend. Streck dich einfach aus nach diesem neuen Leben. Da ist neues Leben in ihm. Da ist neues Leben in seiner Herrlichkeit. Da ist neues Leben in Christus heute Abend. Da ist neues Leben, das fließt aus seiner Herrlichkeit, durch sein Kreuz hindurch zu dir. Halleluja. Danke, Herr. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Neues Leben für dich und für mich. Neues Leben. für mich. Fülle und Überfluss, er ist Fülle und Überfluss, er ist Fülle und Überfluss in deinem Leben. Fülle und Überfluss, er ist Fülle und Überfluss, Fülle und Überfluss. Ich glaube, dass bei einigen, die mit Schmerzen hierher gekommen sind, dass jetzt schon die Schmerzen leichter geworden sind. Einige, die vielleicht eine Bewegungseinschränkung hatten irgendwo in ihren Gelenken, glaube ich, dass es jetzt schon leichter geworden ist. Manche können es schon spüren. Die heilende Kraft ist auf jeden Fall schon hier. Aber ich möchte jetzt hier an dieser Stelle, möchte ich jetzt gar nicht lang weitermachen, weil wir haben ja heute Abend einen wunderbaren Gast hier bei uns. Und wir wollen heute Abend nochmal eine neue Ebene wirklich der Heilungspower Gottes auch ziehen. Und wir glauben einfach, dass Andreas wirklich von Gott gesetzt und gesalbt worden ist, auch schon vor vielen Jahren, zu diesem Dienst auch der Heilung ganz speziell. Ich habe schon vor, ich schätze mal, es sind wahrscheinlich fast 20 Jahre her, habe ich sein erstes Buch über Heilung gelesen, Gottes Heilungspower heute erleben. Damals habe ich selber noch keine regelmäßigen Heilungsgottesdienste gemacht. Das machen wir erst seit 2006. Aber ich habe damals dieses Buch gelesen und ich weiß einfach, da ist etwas, was der Andreas trägt, einfach auch von der Heilungspower Gottes, was für uns alle einfach nochmal eine neue Ebene bringt heute Abend. Da werden sich diese Ströme auch verbinden, auch die Dienste verbinden. Da ist einfach eine neue Ebene, ein neues Level einfach dessen, was Gott tun will. Und das heißt, er, im Wort Gottes heißt, er hat die einen gesetzt als Apostel, andere als Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Deswegen weißt du, auch wenn du heute Abend hier bist und du bist vielleicht nicht krank, ich sage dir, dieser Gottesdienst ist 100% für dich. Amen. Weil Andreas ist ein Zurüster. Er ist ein Aktivierer auch in dieser Heilungspower Gottes. Und ich werde selber ziehen, weil ich möchte auch immer weiter aktiviert werden. Und deswegen, auch wenn du nicht krank bist, weißt du, dann zieh einfach die Heilungspower Gottes. Lass dich aktivieren. Da ist Zurüstung, Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Und so, lass uns einfach den Andreas ganz, ganz herzlich willkommen heißen von der Move Church in Wiesbaden. Zusammen auch mit seinem Begleiter, dem Olli. Halleluja. Komm, ihr könnt noch mal anders. Halleluja. So schön, dass er hier ist heute Abend. Halleluja. So wunderbar. So ein Segen für uns. Halleluja. Wir sind gespannt, was Gott heute Abend weiter tut. Amen. Halleluja. Das Mikrofon hier. Dankeschön. Super. Geht's euch gut heute Abend? Ups. Einmal. Man spürt, dass Menschen trotz Maske, dass dahinter eine Erwartung ist. Und wo eine Erwartung ist, da gibt es auch immer eine Antwort drauf. Gott hat eine Antwort auf alle Nöte, auf alle Bedürfnisse. Und ich denke, heute Abend wird es richtig gut werden. Ja. Und ich möchte mal so einsteigen, mal ganz anders. Es sind schon so viele Schriftstellen gelesen worden, dass wir geheilt werden in seinen Wunden und vieles, vieles mehr. Ist richtig super. Ich will euch mal mit reinnehmen, einfach was passiert ist jetzt in der Pandemiezeit, wo viele gesagt haben, da kann ja gar nichts laufen, wo wir unseren ersten Gottesdienst hatten, ohne Publikum. Zum Glück hatten wir gerade unsere Leinwand hinten noch fertig. Und du sprichst einfach in einen leeren Saal rein. Und das ist nicht motivierend, wenn du eigentlich vom Response her lebst, ja. Und so war es dann auch mit den Heilungsgottesdiensten. Der erste Heilungsgottesdienst komplett ohne Publikum. In der Woche davor bekam ich im Gebet, wo ich mich vorbereitet habe, hat Gott gesagt, ich werde eine neue Tür öffnen. Und ich weiß eigentlich, wenn er eine Tür öffnet, dann ist das immer eine Tür, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern und richtig gute Dinge zu tun. Und ein paar Tage später klingelt mein Telefon und da meldet sich so ein Pastor aus Pakistan, den die Taliban probiert hat zu töten und er ist geflohen nach Deutschland und wir sind in Kontakt gekommen und dann hat er gesagt, weißt du was, Andreas, wir übertragen den Heilungsgottesdienst nach Pakistan. Ja, und ich sage, okay, aber ich spreche auf Deutsch, was soll das, die verstehen kein Wort. Er sagt, das ist egal, die Sache mit der Salbung funktioniert. Ich sage, aber sowas mache ich nicht. Wir brauchen wenigstens eine Übersetzung ins Englische und dann ging es los. Und dann haben wir eine Übertragung gemacht und es ging über einen Fernsehkanal. Kein Publikum, okay? Ist einfach wichtig für all diejenigen, die jetzt zuschauen und eingeschaltet sind, weil die Kraft Gottes ist unabhängig von Räumlichkeiten und dergleichen. Ja, wir kennen das in der Bibel zuhauf, ja? Das ist unbegrenzt. So, und dann kam nach 14 Tagen der Bericht, da sind Menschen geheilt worden, da sind blinde Augen aufgegangen, da haben Menschen Tumore verloren und so weiter. Und es sind viele zum Glauben gekommen und sie haben gesagt, und wir haben sie immer gleich getauft in Pakistan, in einem Land, wo ein ganz anderer Geist herrscht, ja, gleich getauft immer kurz darauf und so weiter. Und das war so bahnbrechend, dass er gesagt hat, wir müssen weitermachen. Jetzt sind wir schon im 21. Monat. Und das geht immer weiter. Und das ist wie eine Erweckung. Es sind so viele Menschen zum Glauben gekommen. Und das mündet auch in eine richtig gute, apostolische Strategie rein, dass die Menschen hinzugetan werden in die Gemeinden. Und das funktioniert. Und das ist so powerful. Und ich wollte euch einen ganz kleinen Einblick geben, weil wisst ihr, der Glaube kommt aus dem Hören, okay, aber auch vom Sehen. Und ich habe so ein paar kleine Clips, so Berichte, die wir aus Pakistan gekriegt haben, weil das triggert den Glauben an. Ihr seid eine der ersten Veranstaltungen, wo ich wieder live in Menschengesichter reinschaue. Die zweite Heilungsveranstaltung. Und jedes Mal kommt man in eine neue Dimension, probiert neue Sachen aus. Aber ich sage jetzt mal einfach mal Clip ab. Ich gucke mir das an. Vielleicht kann man es hier ein bisschen verdunkeln oder so, dass man es sehen kann. Jawohl. Greetings to you. My name is Bashira. My hip was broken last 6 years. And I was laid on the bed for last 6 years. And Pastor Andreas prayed for me, and I start walking now by the grace of God. Maji, on tusi chal sakde ho? Anji chal ke dao. Now she is going to walk. She don't need these sticks, so she can walk now. Hallelujah. Greetings to you. My name is Salma. I was having a tumor in my stomach since last 5 years. And I was taking a lot of medicine. And I did not heal through the medicine. And I was watching Pastor Andreas on the TV sharing the word of God. And he said that I'm going to pray, put your hand, whatever the problem you have. And I put my hand in my stomach. And thank you to Jesus. And I'm healed properly. First, I'm saying thank you to Jesus. And thank you to Pastor. My name is Moon Zafar. I was can't see on my eyes since past 5 years. TV the Pastor Andreas saab da message chal reha si. And Pastor Andreas was sharing the love of God on the TV. Unhone bolya ki apne bimari wale hisse te hath rakho, main tere dua kara. And I was listening his preaching and he said that I'm going to pray for the sick people, and if you need a healing, put your hand on that. Main apni aankhon to theek theek hai dekh nahi sakta. I cannot see properly on my eyes. Main apni aankhon te hath rakhya, and I put my hand on my eyes. Aur main दुआ की थी और दुआ सुनी and I was listening his prayer and I prayed by myself too ते खुदावन दे फजल नाल and because of God's grace पास्टर इंद्रियास साहब दे कलाम नाल because of Pastor Andreas was sharing the love of God मैनु आजादी मिली रोशनी मिली and I got light in my eyes and I can see right now मैं देख सकना सा I can see right now मैं गिनती गिन सकना सा अपने हाथों देख सकना and now I can see my hand I can read and I can also counting मैं कलर देख सकना सा I can see the colors now मैं आजाद हो गया and I got freedom now मैनु गॉड ने शफा दी थी I got healing from the Jesus पास्टर इंद्रियास साहब ने मैनु शफा मिली God bless him, Pastor Andreas. Amen. Amen. पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हो गया था माई नेम इज सहेल एंड आई वॉन्ट टू गिव द टेस्टिमनी लास्ट ईयर आई गॉट एक्सीडेंट जिसमें मेरी टांग टूट गई थी एंड यू कैन सी माई लेग वॉज ब्रोकन जब मैं पास्टर इंद्रियास का अक्टूबर में कलाम सुन रहा था टीवी पर एंड आई वॉज वॉचिंग अ टीवी पास्टर इंद्रियास लास्ट अक्टूबर और उन्होंने बोला कि आपका जो कोई भी मसला है आप यकीनन हाथ लगे शिफा पाएंगे एंड ही सेड दैट आई एम गोइंग टू प्रे एंड यू आर गोइंग टू हील पुट योर हैंड ऑन दैट और जब मैंने हाथ रखा और मैंने यकीनन शिफा पाई और मैंने अक्टूबर में दोबारा एक्सरे करवाए और मेरी टांग बिल्कुल ठीक हो गई उसका ये एक्सरा है जिसमें आप देख सकते हैं एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड व्हेन ही प्रेयर फॉर मी The same month, I went to the doctor and I make an other extra. You can see that my bone was totally healed and it was fixed by the grace of God. और अब मैं चल सकता हूँ. And now I can walk by myself. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ja, okay, da erzähle ich was zu der Dame. Sie hat berichtet, dass sie mit ihren beiden Töchtern, also der Ehemann war verstorben und sie lebt mit ihren beiden Töchtern zusammen und sie verdient das Geld zum Putzen und es ist knallhart in Pakistan zu überleben. Und sie wurde mit ihren beiden Töchtern gestreift von einem Bus, landet im Krankenhaus, die Töchter sind nach kurzem entlassen worden, aber bei ihr waren die Beine komplett zerstört, komplett. Die konnte nicht gehen und gar nichts und saß im Rollstuhl. Aber als die Fernsehübertragung war, hat sie einfach nur die Hände auf die Beine gelegt. Entschuldigung. Und als sie die Hände draufgelegt hat, ist das Wunder passiert. Okay, komplette Heilung und Wiederherstellung. Und sie ist aufgestanden und sie ist rumgelaufen und sie musste ihre Töchter erstmal erreichen. Und es war richtig super. Und bei dem Mann davor, was ihr gesehen habt bei dem Röntgenbild, in Pakistan ist die medizinische Versorgung katastrophal. Habt ihr gesehen, die Knochen, die waren so nebeneinander. Das war so angewachsen, weil die Versorgung so schlecht war. Weil die Leute kein Geld haben. Die Hintergrundstory ist dieses Kurzinterview, erklärt nicht alles. Aber als er die Hand draufgelegt hat, hat es diesen da gemacht. Das ist, was wir gemeint haben, diese Begradigung. So, ich glaube, das war's, oder? Ja, dann steigen wir mal einfach ein. Jesus hat vor 2000 Jahren auf Golgatha ein Kraftwerk der Heilung eingerichtet. Und das funktioniert immer noch, okay? Es ist ein Kraftwerk der Heilung, ein Kraftwerk der Errettung, ein Kraftwerk des ewigen Lebens. Und ihr kennt den Satz, er sagt, in meinen Wunden seid ihr geheilt. Wisst ihr, mächtige Stromleitungen durchziehen die ganze Bundesrepublik mit 110.000 Volt. Und wenn eine Stromleitung abknickt, dann fließt der Strom nicht mehr. Und diese Stromversorgung ist da durch mächtige Turbinen, durch Kraftwerke, durch alles Mögliche. Und das Gute ist, als Jesus am Kreuz schrie, es ist vollbracht, war diese Starkstromleitung zu dir gelegt. Okay? Komplett gelegt, komplett gelegt. Und es ist dein Glaube, der den Schalter einschaltet. Okay, der Lichtschalter ist ja ein Kontaktunterbrecher, aber in dem Moment, wo ich meinen Glauben einschalte, kann dieser Starkstrom fließen. Und an Pfingsten hat der Heilige Geist diese Turbinenkraft Gottes komplett für den ganzen Planeten freigeschaltet. Und alles, was es braucht, ist, dass du dich mit deinem Glauben reinklingst heute Abend und sagst, Gott, ich bin in deinem Strahlengebiet. Nicht strahlenverseucht, nicht radioaktiv, sondern auferstehungsaktiv, voller Power, voller Wiederherstellungskraft. Die Bibel ist ja Gott, der zu uns spricht, stimmt's? Und wenn es in der Bibel heißt, ich bin der Herr, der dich heilt, wer ist damit gemeint? Wir sind damit gemeint, okay? Oder Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Wir sind damit gemeint. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist so eine direkte Ansprache und das können wir einfach ergreifen. Und du hast ja schon erwähnt, ja, eigentlich ist der ganze Weg, der die Heilung freigeschaltet hat, der, dass Jesus gesagt hat, ich bin hinabgestiegen ins Totenreich, damit ihr ins Himmelreich kommen könnt. Ich wurde schwach, ich schwitzte Blut und Wasser im Garten Gethsemane, damit Menschen heute stark werden. Weißt du, warum du heute stark wirst, wenn du schwach gekommen bist? Weil du aufgeladen wirst, du kommst von der Quelle nachher wie eine Stange Dynamit, okay? Voller Power, weil die Auferstehungskraft da ist, weil seine Kraft in uns arbeitet, ja? Und er sagt, ich wurde schwach, damit Menschen stark werden. Ich, der ich keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht, damit wir entsündigt sind und vor Gott bestehen können, ewiges Leben kriegen und so vieles, vieles mehr. Er hat gelitten, damit heute Menschen Heilung und Befreiung erleben. Und lass mich eins sagen, ich möchte heute einfach nur ganz einfach, einfach eine einfache Heilungsbotschaft, ganz easy, rüberbringen. Und dann gehen wir einfach in die Praxis und gucken, was er macht. Ja. Ich möchte kurz erklären, 4 Wege, wie wir geheilt werden können. Das sind die klassischen Wege. Der erste Weg, wie Heilung passiert, wie Heilung auch passiert ist in Pakistan über eine große Entfernung, das ist der Weg des Glaubens. Glauben an was? Glauben daran, dass Gott ein guter Gott ist, okay? Glauben daran, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Glauben daran, dass Glauben Berge versetzt, das hat er ja gesagt. Jesus war ja ein Glaubensmotivator, stimmt's? Und der Glaube, verstehst du, er sandte sein Wort und heilte sie. Ja, Glauben, sagt die Bibel, kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und so weiter, wir können weiter durchgehen. Wir haben so viele Menschen gesehen, die durch ihren Glauben geheilt worden sind. So viele Menschen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die irgendwann passiert ist. Ein junger Mann, also ich muss ja nicht immer predigen, das ist ganz gut. Und ich war auf der Empore, habt ihr auch eine. Ich saß oben auf der Empore, wo die jungen Leute gesessen haben und da sitzt ein junger Mann und ich spreche ihn an, er sagt, ich bin zum ersten Mal hier in der Gemeinde und ich frage ihn, wie geht's dir? Er sagt, ach, ich habe solche Schmerzen in meiner Hand, okay. Ich habe meine Hand oben drüber gehalten, gebetet, er war geheilt. Er hat die Heilungsschule besucht, die wir durchgeführt haben, damals mehrere in der Schweiz und er hat so einen Einschlag gekriegt von Gott, dass er seinen Heilungsdienst und Befreiungsdienst startete. Er ging ab wie ein Zäpfchen ins Weltall, es ging kometenhaft, ja. Und so, es ging ab, aber eines Tages, wir haben die Veranstaltung und er ist in Norden Deutschlands gezogen, sagt meine Frau zu mir, Andreas, du siehst du das da vorne? Das ist der André, der sitzt im Rollstuhl, der sitzt im Rollstuhl. Und gut, dann kommt der Punkt, wo ich irgendwann nach der Predigt, das werde ich auch jetzt machen, irgendwann sagen, okay, leg die Hand auf die kranke Stelle und jetzt im Glauben, probiere das zu tun, was du nicht tun konntest, okay? Wir aktivieren den Glauben, wir bewegen uns im Glauben aus den Eingrenzungen raus und genau das hat er nicht machen wollen. Seine Frau sagt, André, du hast doch gehört, was der Andreas sagt, steh auf! Er sagt, du weißt, ich kann nicht aufstehen. Sie sagt, steh auf. Okay, und er stand auf. Und dann lief er die ganz lange Bühne langsam entlang, langsam. Aber mit jedem Schritt, mit jedem Glaubensschritt, den er ging, floss die Kraft Gottes in ihn hinein. Und als er dann auf der anderen Seite ankam, war er komplett schmerzfrei. Und ich habe ihn gefragt, was hast du eigentlich für ein Problem? Wie ist das passiert? Und er sagt, mein ganzer Körper ist seit Monaten so etwas wie eine entzündete Sehnenentscheidung. Ich habe das überall, hier überall, im Hals, in der Hand, überall, der ganze Körper. Die kleinste Bewegung mit dem Finger tut nur weh. Und er war abgemagert. Er war wirklich nur noch Haut und Knochen. Die Muskeln schmelzen weg, atrophiert. Aber er stand im Glauben auf. Der Glaube ist so powerful. Ich kann so viele Geschichten erzählen. Übrigens ein Freund von mir, Matthias Jordan, kennst du auch, ne? Ist ja auch so jemand wie du, wie ihr, der die Gegenwart Gottes sucht. Das ist so eins seiner zentralen Themen. Der war vor vielen, vielen, vielen Jahren, als er studiert hat, Theologie, hatte er eine Krankheit, die ihn eigentlich gelähmt hat fast. Er konnte nur noch so gehen. Und alles, was er gemacht hat, er hat seinen Glauben eingeschaltet. Er sagt, Gott, nur Gutes wird mir nachfolgen mein Leben lang. Und in deinen Wunden ist Heilung. Und dann kam der Tag, wo er seine Predigt halten musste. Und über was hat er gepredigt? In seinen Wunden bin ich geheilt. Und als er das aussprach, ging die Sperre hier weg. Er sagt, ich war bei verschiedenen Ärzten, alle haben das Gleiche gesagt. Der letzte Arzt hat gesagt, ich habe 3 Patienten, die diese Krankheit haben. Der eine ist gerade verstorben, der andere sitzt im Rollstuhl und sie sind kurz davor. Und jetzt, wie viele Jahre Dienst? 40 Jahre Dienst sind vergangen. Er ist immer noch, er läuft immer noch, es funktioniert immer noch. Ja, es ist der Glaube. Der Glaube. Der Glaube ist eine in uns wohnende göttliche Kraft. Mit deinem Glauben kannst du erreichen, was du normalerweise nicht erreichen kannst. Glauben versetzt Berge. Glauben bewegt den Arm Gottes. Gott ist beeindruckt von Glauben. Glauben ist der größte Treffpunkt zwischen dir und Gott. Da kann man mal drüber meditieren. Das ist wirklich wahr. Glauben ist der größte Treffpunkt zwischen dir und Gott. Und Glauben, heißt auch im Hebräerbrief, ist ein Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Jesus ist am Grab von Lazarus. Und er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. War der Lazarus noch tot? Klar. Er hat gestunken, er war fliegenumschwärmt. Aber es war Glauben, es hat Überführtsein von Dingen. Verstehst du, deswegen Glauben halt auf verschiedene Art und Weise. Entweder passiert etwas spontan oder es wird prozesshaft passieren. Ich glaube, dass wir heute Abend viel spontan erleben werden. Und das Prozesshafte auch, wenn es nicht komplett ist, don't worry, bleib einfach dran. Heute Abend, wenn du ins Bett gehst, sagst du, Heiliger Geist, mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Und Glauben, die erste Ebene ist der Glaube. Zweite Ebene nenne ich das Gebet des Glaubens. Das Gebet des Glaubens, Jakobus 5, da heißt es, hey, da ist jemand, der glaubt, dass Christus in ihm lebt, okay? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. So mit anderen Worten, ich warte nicht, dass Christus kommt, sondern ich bin sein Repräsentant. Und wenn ich ihn repräsentiere, dann repräsentiere ich ja nicht den halben Christus, stimmt's? Sondern den vollen. Mit anderen Worten, ich bin Gottes operative Basis hier auf Erden. Das ist ein Bewusstseinsshift hier oben. Und dann lege ich die Hand auf und weiß, wenn ich meine Hand auflege, dann legt er seine Hand auf. Wenn ich Worte spreche, spricht er Worte des Lebens. Und wir sind mit ihm. Einmal ist mir Folgendes passiert. Wir hatten eine Heilungsveranstaltung und eine Reihe hinter mir, die saßen jetzt nicht so weit weg und da war man noch nicht so kontaktscheu wie jetzt in der Covid-Zeit mit der Angstpandemie im Kopf, ja. Und da hat man die Hand nach hinten gereicht und hat noch Hallo gesagt. Und hinter mir saß so ein farbiger Herr, netter Herr. Und nachher, als die Zeugnisse kamen, sagt er, ich bin ein Jazzmusiker aus einer Combo in den Vereinigten Staaten. Und es war noch vor dem Gottesdienst. In dem Moment, als ich dir die Hand gegeben habe, war meine Hand geheilt. Ich kann jetzt wieder Saxophon spielen. Ja? So, ich habe ihn nicht geheilt, definitiv nicht. Aber der in uns lebt. Und das ist das Gebet des Glaubens. Hier glaubt jemand, Gott lebt in mir. Ich lege meine Hand auf. Boom, wir schalten den Strom frei in dem Namen Jesu. Amen. Und der Name Jesu ist so powerful. Okay, wenn der Name Jesu ausgesprochen wird, dann kriegt der Himmel solche Ohren. Wenn der Name Jesu ausgesprochen wird, fängt die Hölle an zu zittern. Da kriegen sie Attacken, verstehst du? Wenn der Name Jesu ausgesprochen wird, bewegen sich Engel. Übrigens, hier sind Engel. Ihr seid alle auch Engel, aber ich rede von den anderen Engeln. Und die sind dienstbare Geister. Und die freuen sich, wenn man nachher betet und Befehlen spricht, in Aktion zu sein und euch Gutes zu tun. Okay? Und sie dienen alle unserem Chef, niemand anderem, ja? Und ich bin ihm untergeordnet, wenn wir in Übereinstimmung, dann passiert Heilung. Ja? Sie arbeiten an der Heilung dran. So das Gebet des Glaubens. Ich werde die Geschichte nie vergessen. Ich erzähle ein paar Storys, weil ich möchte euren Glauben richtig antriggern und zu hohen Hochflügen bringen. Ja? Ich war einmal in Alabama und es war eine ganz kleine Veranstaltung und da war ein kleiner Junge, der so mit seinen Krücken, der hatte hier so links und rechts so eine Gehhilfe und seine ganzen Arme lagen in dieser Schiene drin und der bewegte sich so sehr langsam. Und dann wollte er Gebet und ich habe für ihn gebetet, er lief 3 Schritte, bam, er lag auf dem Boden. Ich betete nochmal 3 Schritte und er lag wieder auf dem Boden. Und irgendwann habe ich aufgehört. Und am nächsten Tag war er wieder da mit seiner Mutter. Und die Mutter sagte, du, ihr Sohn hat in der ganzen Klasse erzählt, heute Abend wird Jesus ihn heilen. Ich sage, super, ja, soll, freue mich, ja. Aber in dem Moment, du merkst ja manchmal den Druck auf dich, weißt du, ich kann nicht heilen, ich habe das längst abgegeben, Gott heilt, okay. Aber dieser Junge, der hatte Glauben. Und dann habe ich für ihn gebetet, er lief 3 Schritte, boom, er lag wieder unten. Dann habe ich mich runtergebeugt zu ihm und dann merke ich, als ich so auf den Knien war und an seine Schulter fasste, dass er einen riesen Buckel unter diesem grünen Schlabber-T-Shirt hatte, einen riesigen Buckel, ne? Und hier kommt die Kraft im Namen Jesu. Ich bete in dem Namen Jesu, alles auf Englisch, verstehst du? In the name of Jesus, I command godly order. Ich habe da rein befohlen und auf einmal merkte ich, wie es da arbeitet. Und dann haben wir das T-Shirt hochgezogen und die Mutter war dort und sie weinte. Wir haben das damals haben wir so viel dokumentiert mit unserer Zeitschrift. Und die Mutter weinte und sie sagte, it's the first time I see his shoulder blades. Ist das erste Mal, dass ich seine Schulterblätter sehe. Und die Heilung, das lief noch weiter, der lag die ganze Zeit noch 1 Stunde da, weil du musst dir vorstellen, um einen Buckel zu haben, hast du eine mehrfach verdrehte Wirbelsäule. Und das arbeitete und arbeitete noch immer weiter, weil das ist ja wirklich, das ist ein richtig dickes Wunder gewesen. Ja. Aber der Junge hatte Glauben und in Kombination mit dem Gebet des Glaubens passieren gute Sachen. So, Level 1 war Glaube, Level 2 war das Gebet des Glaubens, ja, und Level 3, das ist etwas, was ihr auch hier seht, ist das Wort der Erkenntnis. Das Wort der Erkenntnis ist ein prophetischer Impuls, wo Gott einem etwas zeigt, was er tun möchte. Im 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es, denn der seelische Mensch vermag das Walten des Geistes Gottes nicht erfassen. Es erscheint ihm eine Torheit zu sein, er kann es nicht begreifen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also wir können die Segnung Gottes wahrnehmen und sehen. Und wenn wir es aufsprechen und im Rhythmus Gottes drin sind, passieren die Dinge. Ja? Das ist das Wort der Erkenntnis. Und eigentlich die interessantesten Dinge in den Heilungsgottesdiensten sind häufig Worte der Erkenntnisse gewesen. Hm. Mein erstes Wort der Erkenntnis, was ich hatte, ich denke, es war das erste in einer Heilungsveranstaltung, da sah ich einfach eine Frauenbrust. Und ich sage, im Namen Jesu, geh weg mit den Gedanken. Ja, aber es war ganz klar ein Wort der Erkenntnis, weil es hieß so, ich habe gesagt, unter der Brust, wo Haut auf Haut aufliegt, hast du ein Ekzem auf beiden Seiten. Und wenn Gott gesprochen hat, ist das Ding jetzt verschwunden. Geh auf die Toilette, wenn es dich betrifft, untersuch deine Brust. Und dann kam sie heulend wieder, es ist weg, es ist weg. So, das ist das Wort der Erkenntnis. Das ist was, wovon wir reden. Und manchmal ist es richtig spannend, sowas auszusprechen. Du hast den Saal voll bei uns in, übrigens toll, dass Schweizer hier sind. Ich erkenne hier Leute aus der Schweiz, noch mehr Leute aus der Schweiz hier. Weitgereiste, hey, herzlich willkommen hier im deutschen Lande. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Weil ich weiß eins, der Herr liebt die Schweizer, ja. Der Herr liebt die Schweizer und ich werde demnächst in der Schweiz sein und es viele Jahre haben wir so einen guten Kontakt darüber. Aber jetzt zurück zum Wort der Erkenntnis. Manchmal sagt man sich, hey, ich kriege so einen Impuls, ich spreche es aus. Man zweifelt manchmal noch so ein bisschen. Und ich sage, ich bin am Anfang des Heilungsgottesdienstes, ich probiere eine Atmosphäre des Glaubens zu kreieren. Und dann sehe ich so etwas, ich sehe einen Kopf, der unter das Wasser getaucht wird und unter das Wasser getaucht wird und nochmal untergetaucht wird. Und ich sage, hier ist jemand, der ganz knapp dem Tode entronnen ist, weil dich jemand da beseitigen wollte. Und wer ist die Person? Meldet sich niemand. Für mich gefühlt eine Minute, aber wahrscheinlich war es nur eine halbe Minute, kam ein Mann nach vorne und sagt, ja, es betrifft meinen Sohn. Als du das beschrieben hast, das ist genau passiert vor 14 Tagen. Jungs haben probiert, ihn im Schwimmbad zu killen, ja, und er hat ein Trauma und als du das ausgesprochen hast, ist mein 12-jähriger Sohn rausgerannt jetzt aus dem Gebäude und war hinten irgendwo in den Gang bei uns im Gebäude und wir haben einfach gebetet, dass das Trauma verschwindet. Das ist das Wort der Erkenntnis. Oder einmal, und das habe ich nicht wieder gehabt, manchmal spüre ich, wenn ich hingehe, hat irgendjemand diese Erkrankung und die Person ist direkt in meiner Nähe und ich sage, weißt du, Was ich sehe, ist, dass hier jemand ist, der ist die Schilddrüse komplett entfernt worden. Du hast einen Füllungsdefekt hier an dieser Stelle. Da stand eine Frau. Und ich sage, komm, steh auf, fass mal rein. Es ist weg, stimmt's? Ja. Ich sage, fass wieder rein. Und dann fing sie an zu heulen, es wächst, es wächst, es wächst. Sie hat registriert, da ist etwas gewachsen. Das ist ein schöpferisches Wunder. Das kannst du nicht machen, das kann nur Gott machen. Und alles, was wir brauchen immer, ist mehr von Gott in einem Raum, damit diese tollen Dinge passieren. Wisst ihr, Glauben ist ja etwas, was wächst. Wir haben alle ein Maß des Glaubens gekriegt, stimmt's? Aber wenn wir richtig unterwegs sind, wird das Maß des Glaubens wachsen und wachsen und wachsen. Und ich habe dann irgendwann gehört, dass es sowas gibt wie Gewichtsreduzierung, übernatürliche Gewichtsreduzierung, ja. Und dann fing ich an damit, habe ich rumexperimentiert bei uns. Und ich habe es einmal gesehen, aber dann habe ich es lange nicht gesehen. Und die Leute haben gedacht, der spinnt. Jeden Heilungsgottesdienst betet der für Fettverbrennung in einem hohen Tempo, ja, Gewichte sollen purzeln. Aber so ist das halt. Du gehst, bis es da ist. Und dann war ich bei meinem Freund Peter in Stuttgart in der Gemeinde, Peter Wenz. Und ich spreche das aus und es sind 4 Personen nach vorne gekommen und die mussten ihre Hosen halten. Ich übertreibe nicht. Und da war Jean-Luc Traxel, ein Evangelist, kennt ihr vielleicht auch. Und der kam im Fotobereich, sagt, da darfst du nicht hinfotografieren, ja. Aber du kannst alles, die hielt ihre Hose so, die Frau. Es waren verschiedene. Und dann bin ich wieder zu uns gegangen, wir haben wieder gebetet und wir haben es erlebt, dass bei einem Mann sind 10 Kilo runtergepurzelt auf einen Schlag. Eine Person stand auf der Bühne, ihr habt es gesehen live, na, dass, wie die Klamotten gerutscht sind und so weiter und du hältst die Hose, es sieht völlig anders aus und so weiter. Aber das Maß des Glaubens, das Gute ist, es kann permanent wachsen und du musst einfach dranbleiben, ob du es siehst oder nicht. Glauben ist ein Überführtsein von Dingen, die man sieht und mal gucken, ob wir nachher auch eine Gewichtsreduzierung erleben, ja. Aber das ist meistens in Verbindung mit dem Wort der Erkenntnis. Oder Knoten verschwinden. Für mich ist das heute, früher habe ich gedacht, oh, ein Knoten, das ist viel Arbeit, ja. Aber es geht auf einen Schlag, ja. Hier weiß ich nicht, ob wir noch ein Bild vergessen haben, aber vielleicht sehen wir es morgen. Das hat mich sehr beeindruckt von einem Mann in Pakistan, die medizinische Versorgung ist schlecht. Und er hatte einen Tumor im Magen und der ist wie bei dieser einen Frau. Bei dieser einen Frau, wo ihr es gesehen habt hier, da hatte sie hat das beschrieben als ein Oktopus. Der hat ausgesehen wie ein Oktopus, der hatte immer so Verstrebung, dieser Tumor. Dieser Mann, von dem ich rede, der hatte das so gewaltig, er ist dreimal operiert worden, ist der komplette Tumor beseitigt worden, aber er sagt, nach 14 Tagen sind die Tumorzellen wieder gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und diesmal, sagt er, sah ich aus wie eine schwangere Frau. Da ist er, oh ja, guckt euch das Bild an. Da ist das Bild, ja. Und dann sagt er, ihr seht die Narbe von den OPs vorher. Und ein Nachbar, 60% haben keinen Fernseher in Pakistan. Ein Nachbar lädt ihn ein, Pastor sagt, komm her. Und die sahen sich das an. Und er sagt, in der letzten Zeit, das war so angefüllt, ich konnte nichts mehr essen. Ich habe nichts mehr runtergekriegt. Das Trinken hat nur geschmerzt. Du plätscherst dir da ein bisschen Wasser hinter die Rippen, aber es tut richtig weh. Und dann legt er die Hand auf und er sagt, zwischen 2 und 5 Minuten. Und da war der ganze Bauch verschwunden. Das ist Gottes übernatürliches Wirken. Und das ist er. Und soweit ich mich erinnern kann, es war letzter Oktober, ist noch nicht so lange her, ja. Einfach hammerhaft, was Gott so tut. Und das war noch nicht mal ein Wort der Erkenntnis. Und wir brauchen auch kein Wort der Erkenntnis, weil alles, was es braucht, wenn die Gegenwart da ist, die heilende Gegenwart, du schaltest deinen Glauben ein und es passiert. Was ist das Geheimnis des Wortes der Erkenntnis? Es ist ganz einfach. Jesus hat immer geschaut, was tut der Vater? Er sagt, was ich den Vater tun sehe, das ist es, was ich tue. Und wenn er mir etwas sagt, dann spreche ich es einfach aus. Und wenn ich es ausspreche, passiert es. Das Wort der Erkenntnis, das war Level 3. Und die Level 4 ist ganz einfach der Level, den wir alle lieben. Ich nenne das die heilende Gegenwart. Also je mehr ich von Gott in den Raum reinkriege, umso besser ist es. Stimmt's? Allgegenwart reicht nicht. Aber wenn Gott seine Allgegenwart hier abziehen würde, dann würde der Stuhl, auf dem du sitzt, nicht mehr da sein. Und du wahrscheinlich auch nicht mehr, weil dann wäre nichts mehr da. Die Gegenwart Gottes hält alles zusammen. Aber viel besser wie die Gegenwart Gottes, nicht besser, aber was viel wichtiger für einen Heilungsgottesdienst ist die manifeste Gegenwart Gottes. Und die manifeste Gegenwart Gottes ist eine höhere Potenz, eine höhere Dichte seiner heiligen Präsenz. So, und wenn wir die haben, umso besser. Und wie kriegen wir die? Wir haben es ja schon praktiziert. Gott anbeten. Gott sagt, ich wohne im Lobpreis meines Volkes. Übrigens, wir sind die einzige Bewegung, wo der Chef bei jedem Treffen dabei ist. Die einzige Bewegung, ja. Und zwar bei jedem Treffen, verstehst du? Mitarbeitertreffen, die Hausfrauen, die sich treffen, die Hundeausgehgruppe aus der Gemeinde, alles. Ja, die, überall, wo zwei oder drei, da ist er mitten unter ihnen. Und es ist uns nicht bewusst so häufig. Ja? Wir müssen uns bewusst machen, dass er da ist. Also die heilende Gegenwart. Das Interessante ist, wenn wir nicht geheilt worden sind auf Ebene 1 und 2, Glauben, dann gehen wir in eine Veranstaltung, wo Ebene 3, Wort der Erkenntnis und die heilende Gegenwart unterwegs ist. Und dann werden wir dort geheilt. Wenn wir dort nicht geheilt werden, gehen wir zurück in das Wort, okay? Und das Wort ist ja eine Medizin, das nehmen wir regelmäßig ein. Und wir meditieren, da ist eine gewisse Eigenverantwortung dabei bei dem ganzen Glaubensthema. Wir nehmen das in uns auf und der Glaube arbeitet, okay? So, das ist einfach hilfreich. Was ich festgestellt habe, ist eigentlich, diese vier Ebenen, die findest du in allen Diensten der entscheidenden Leute in der Bibel. Du findest es bei Jesus. Du siehst, Jesus in seiner Heimatstadt konnte er nicht viel Wunder tun, aber er hat über den Glauben gesprochen, hat gesagt, der Glaube ist wichtig. Er sagt, dir geschieht, wie du geglaubt hast. Er sagt, dein Glaube hat dir geholfen, fürchte dich nicht, glaube nur. Viele, viele Aussagen über den Glauben. Aber er hat mit Glauben gearbeitet, Ebene Nummer 1. In seiner Heimatstadt war er nicht ganz so erfolgreich, weil die Leute gesagt haben, was kann denn schon aus Nazareth kommen? Sein Sohn hat mit meinem Sohn Fußball gespielt, ich kenne doch die ganze Schreinerzunft da, also komm. Ja, so, und dann passiert auch nichts. Dann geht die Kraft gerade mal weiter zum Hintermann. Ja, und so, das ist das. Aber dann siehst du Jesus plötzlich, da wird ein Gelähmter runtergelassen, plötzlich steht da der Satz, als die Kraft zum Heilen da war, okay? Eine unbegrenzte Power, eine Präsenz. Und jeder, der lief und ihn anrührte, wurde geheilt. Und das war so eine dramatische Veranstaltung, dass diese eine Frau davon gehört hat, die dann auch zu ihm gekommen ist. Aber genau das ist es. Das war die heilende Präsenz. Wir sehen das Gleiche bei Petrus. Ja, Petrus an der schönen Tempelpforte, ja, die Ebene des Glaubens, die geschieht, wie du geglaubt hast, hey, er betet, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir, im Namen Jesus steh auf. Und dann lesen wir, dass der Schatten des Petrus auf die Kranken fiel und sie wurden geheilt. Und zwar durch die Bank weg. Ja? Das heißt also, alles, was du gebraucht hast, war ein Kranker und den Schatten. Der brauchte keine religiöse Vorleistung, der konnte einen anderen Glauben haben, er musste nur eine Bedingung haben, krank sein. Und die zweite Bedingung war der Schatten des Petrus, okay, der Schatten. So, und wir haben auch schon mit Schatten experimentiert, alles funktioniert, ja. Und der Schatten fiel auf die Kranken und sie wurden geheilt. Das ist die manifeste, das ist die heilende Gegenwart Gottes, das ist die unbegrenzte Kraft, die dann einfach fließt in so einem Moment, wo jeder geheilt werden kann. Haben wir auch erlebt, dass die Kraft Gottes so stark geflossen ist. Und wo kam das her? Wo kam die Kraft aus dem Schatten? Nein, sie kam aus der Dimension des Heiligen Geistes. Petrus war mit dem Heiligen Geist in Einheit, er hatte gebetet, er hat Zeit mit ihm verbracht. Und er war überschattet, wie Maria. Von Maria heißt es, sie wurde überschattet und sie empfing. Ja? Also durch den Heiligen Geist. Und in diesem Sinne werden wir vom Heiligen Geist überschattet und dann ist diese wunderbare Präsenz einfach da. Was mir gefällt, ist einfach die heilende Gegenwart. Das ist schon eine Weile her, da ist Folgendes passiert. Jemand fährt aus Hannover zu uns nach Wiesbaden, ein Ehepaar im Auto, und der Mitarbeiter kommt zu diesen beiden. Und er sagt, warum halten Sie hier direkt vorm Gebäude? Das geht nicht, wir haben doch da überall Parkplätze. Er sagt, ja, meine Frau kann nicht gehen, sie hat Gehhilfen und wir wollen in den Heilungsgottesdienst. Ich muss ihr erst mal helfen, dass er reinkommt und dann fahre ich den Wagen weg. Der Mitarbeiter sagt, alles klar. Nach einer Viertelstunde kam der Mitarbeiter und sie saßen immer noch im Auto. Er sagt, was ist los? Da sagt der Mann, seitdem wir hier gehalten haben, ist meine Frau geheilt. Sie hat keine Schmerzen, der Gottesdienst hat noch nicht begonnen, aber sie ist komplett geheilt, ja. Und ich habe das ein paar Mal falsch erzählt. Dieser Mitarbeiter hat es mir nochmal erklärt. Er hat gesagt, ich habe immer gesagt, ja, die Frau hat gesagt, komm, jetzt lass uns in den Gottesdienst gehen. Nein, die Frau hat gesagt, ich bin geheilt, ich will wieder nach Hannover. Und der Mann hat gesagt, ich bin so weit gefahren, ich habe dich hierher gefahren. Wir gehen jetzt da rein. Und sie sagen, wir streiten uns hier die ganze Zeit. Wir streiten uns. Manchmal erlebst du komische Dinge in Heilungsgottesdiensten, ja. Aber die heilende Gegenwart, die den Eierstock Krebs bei jemandem einfach beseitigt einer Frau, die im Gottesdienst saß. Ja. Die heilende Gegenwart. Wir sollten unser Vertrauen auf Gott setzen. Schau nicht auf mich, wir haben hier die Covid-Zeit. Ich habe nur eine kleine Hand, aber er hat eine Riesenhand. Und wenn er die Hand auf die Veranstaltung legt, dann passiert etwas. Okay? Dann passiert etwas. Und ein Mann kam in den Heilungsgottesdienst. Am Mittwoch war ihm ein 28 Kilo schwerer Amboss auf den Fuß gefallen. Bam. Und er hatte Schmerzmedikamente, war gedopt, aber es hat nichts geholfen. Und er humpelte rein bei uns ins Gebäude. Aber als die heilende Präsenz da war, als wir gebetet haben und die heilende Kraft sich freigeschaltet hat, hat er sein Herz einfach aufgeklappt. Und der Kraftstrom Gottes ging rein und die Schmerzen verschwanden. Und er war geheilt und er ist ohne Krücken herumgelaufen. Und es war eine relativ frische Nummer noch gewesen. Ja, das ist einfach die heilende Gegenwart. Und was mir gefällt, ist diese Entdeckung, die wir ja mit den Jahren machst du ja immer neue Entdeckungen. Ne? Irgendwann klingelte mal das Telefon und ich sagte, okay, ich dachte in dem Moment war so ein Impuls, Mensch, lass uns doch die Leute anrufen, die krank sind, die nicht kommen konnten. Dann haben wir plötzlich standen so 80, 100 Leute vorne und dann habe ich ein Gebet gesprochen, alle hielten ihr Handy hin, alle hatten jemanden auf der anderen Seite und dann kriegst du so Berichte, meistens sind die erst noch sehr verschwommen, ich sage, interviewt die Person genauso, wie ich euch interviewt habe im Heilungsgottesdienst. Dann stellen sie Fragen und das ist zum Beispiel eine Person, die Mutter von einem Mitarbeiter, der unser Gebetsteam leitet, die sagt, oh, die Schmerzen sind verschwunden im Rücken. Okay, nichts Besonderes, die Schmerzen sind verschwunden, ja. Aber was interessant war, bei ihr wurden die Wirbel porös und sind zerbrochen, komplett zerbrochen. Und sie hat, die haben ihr künstliche Wirbel eingebaut. Sie haben ihr neues Material da hinten reingepflastert und jetzt war wieder ein Wirbel porös gewesen und das hatten sie auf dem Röntgenbild und das war die Quelle ihrer Schmerzen. Und sie sagt, als ich wieder untersucht worden bin, habe ich einen nagelneuen Wirbel da gehabt. Die haben gestaunt. Und das ging durch einen Hörer, verstehst du? Durch einen Hörer. Und häufig sind die Menschen so fixiert, leg mir die Hand auf. Gott hat eine bessere Hand, er macht es viel besser. Ja? Also deswegen möchte ich euch einfach ausrichten, richte dich aus nach ihm, in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit. Dieses Zentrum heißt ja Glory Zentrum, ja. Das ist ein Zentrum der Herrlichkeit und wenn wir da einsteigen, passieren einfach wunderbare Sachen, ja. Da ist eine Frau, die geschrieben hat, sie dachte, sie hätte ihr Handy in der Heilungsveranstaltung, passiert ja immer, liegen da hinterher die ganzen Sachen darum, aber sie dachte, sie hätte ihr Handy liegen gelassen und sie hat es dann gefunden im Auto ihrer Freunde und sie sagt, die Heilung meiner besten Freundin in Griechenland ist da, der Knoten, der viele Jahre am Hals war, ist über das Gebet, über das Telefon verschwunden. So, das sind diese Sachen, die wir erleben. Ich könnte vieles noch erzählen, aber wisst ihr was? Brauchen wir alles gar nicht, vergessen wir alles. Wir machen Folgendes. Wie wäre es, wenn die Dame, die eben am Piano war, nochmal nach vorne kommt und einfach, wenn du probierst, mal so Strings, sphärischen Klangteppich und der Gitarrist, wo ist er? Du bist das? Hey, super, du machst auch immer ein bisschen Lied da rein. Das nächste Mal muss man dich ein bisschen hochmischen. Es ist ein Scherz. Aber du hast da auch so ein bisschen so einen sphärischen Klang, da so ein bisschen Delay und so weiter drauf. Wir brauchen das nicht, aber das hilft einfach ein bisschen in Verbindung zu sein, online zu sein mit dem Himmel. Und zum Wohl. Okay. Wisst ihr, im Himmel ist es anders wie auf der Erde. Wie viel Depression werden wir haben, wenn wir im Himmel sind? Wie viel Krebs? So viel ich die Bibel verstehe, ist der Himmel eine krebsfreie Zone, eine depressionsfreie Zone, eine krankheitsfreie Zone. Und Jesus hat gesagt, wir sollen beten wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe mich immer gefragt, sag mal, wie kommt das zustande, dass Spontanheilungen manchmal so massiv sind? So Dinge, die ewig bräuchten, passieren sofort. Und ich habe die Antwort darin gefunden, dass ich mir gesagt habe, in dieser Welt braucht alles Zeit. Warum? Weil wir in der Dimension von Raum und Zeit leben. Alles braucht Zeit. Die Haare brauchen Zeit zum Wachsen. Die Zähne brauchen Zeit, um auszufallen. Entschuldigung. Und wenn du den Arm gebrochen hast, kriegst du einen Gips rum und es braucht Zeit, bis die Knochen zusammenwachsen. Alles braucht Zeit. Kinder brauchen Zeit zum Wachsen. Wir brauchen Zeit. Alles braucht Zeit. Aber in der Offenbarung heißt es, dass in der Dimension des Himmels oder der Herrlichkeit es den Zeitfaktor nicht gibt. Und für mich erklärt das diese Spontanheilung, dass wenn der Himmel, wenn Jesus sagt, wir sollen beten wie im Himmel, so auf Erden, okay? Merkt jemand etwas, wie ich eben so gemacht habe? Da passiert etwas. Wie im Himmel, so auf Erden. Und da kommt seine wunderbare, heilige Präsenz. Und sie heilt die Menschen. Und im Alten Testament, da siehst du, da wird so ein Bild gebracht vom Seemann, der ausstreut, aber der überholt wird vom Schnitter. Siehst du, weil die eine Dimension die andere überholt. Das heißt, der Himmel oder die Herrlichkeit überholt das irdische Tempo und performt eine Heilung in Sekunden. Und dann gibt es trotzdem die Heilung, die prozesshaft ist. Don't worry, das ist alles okay. Ja? Aber der Himmel, vieles passiert ganz einfach spontan. Und ich werde jetzt zu Gott beten und ich werde euch bitten, ich bitte euch mal, wenn ihr könnt, wenn du kannst, wenn du nicht kannst und es anstrengend ist, bleib sitzen, aber wenn du kannst, steh einfach mal auf. Steh einfach mal auf und vergiss die Person links und rechts neben dir einfach mal und machen wir es so, wie es die pakistanischen Leute gemacht haben. Leg die Hand, auch auf dem Bildschirm auf der anderen Seite, leg deine Hand auf die kranke Körperstelle. Du sagst aber, ich habe 5 Baustellen in meinem Körper. Ich habe nur 2 Hände, Andreas, tut mir leid, ich kann das nicht alles abdecken. Dann legst du deine Hand auf einen Bereich. Gott kennt das ganze Programm. Gott weiß, was los ist in deinem Körper. Und alles, was wir brauchen, ist, wir schalten unseren Glauben ein in ihn. Und ich werde jetzt beten, dass der Himmel die Erde berührt. Das Erste, was ich beten werde, wegbeten werde, ist ein Wert Schmerzen im Moment noch. Schmerzen im Körper, hebt mal die Hände richtig hoch. Okay, das erste Gebet und lass die Hand auf dem Bereich, wo der Schmerz ist, bis ich komplett fertig bin mit dem ganzen Gebet. Und das Erste, wogegen ich beten werde, ist einfach dieser Berg der Schmerzen, der hier ist und auch auf der anderen Seite bei den Menschen, die zuschauen. Und Vater im Himmel, ich danke dir für deine himmlischen Herrscher. Ich danke dir für die Engel, die heute Abend aktiv sein wollen, Herr. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und ich bete jetzt in dem Namen Jesu, der über allen Namen ist, dass der Schmerz diesen Raum und all in den anderen Räumen, wo Menschen zuschauen, dass der Schmerz sich löst. Ich konfrontiere die Ursache des Schmerzes mit der Auferstehungskraft Jesu. Was immer die Ursache und Genese des Schmerzes ist, ich sage, löse dich jetzt durch die Kraft des Blutes Jesu. Du musst gehen, Power vom Thron Gottes, in Jesu Namen, Power vom Thron Gottes. Löse dich. Ich löse jeden Haken und jede Öse der Finsternis in dem Namen Jesu. Ich sage, du musst komplett gehen. Ich konfrontiere dich mit der Kraft vom Thron Gottes und sage, löse dich. Komplett raus, raus, komplett raus. Löse dich komplett. Komplett in dem Namen Jesu. Du musst gehen. Und jetzt, viele haben Probleme mit ihrem ganzen orthopädischen Apparat. Ich gehe einfach mal durch. Wer hat ein Fersensporn-Problem? Hebt mal kurz die Hand. Okay. Ich fange mal ganz unten beim Fersensporn an. Ja? Bleib einfach stehen. Vater, in dem Namen Jesu Christi von Nazareth, ich spreche Ordnung in die Füße. Und ich spreche Fersensporn verflüchtige dich jetzt durch die Kraft des Blutes Jesu. Ich spreche Ordnung ins Sprunggelenk. Ich spreche Stabilität. Und da, wo der Fuß immer wegknickt, spreche ich jetzt gerade stehen, stabil. Und wo jemand diesen Watschelgang hat, ich spreche göttliche Ordnung in den ganzen orthopädischen Apparat. Gerades, stabiles Laufen in dem Namen Jesu. Ich spreche Ordnung in das Knie. Wasser im Knie, verflüchtige dich. Kniescheibe, komm in die richtige Position. Vater, da wo ein neuer Meniskus erforderlich ist oder einer falsch rausgerutscht ist, ich spreche jetzt, komm in die Ordnung Gottes zurück. Ordnung in das Knie, in dem Namen Jesu. Göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung. Wir rufen himmlisches, dass das himmlische Ersatzteillager heute geplündert wird für diese Veranstaltung. Vater, Ordnung in die Knie, Ordnung in die Knie, dass das Knie wieder gebeugt werden kann, in Jesu Namen. Wer ist die Person, die eine Verdickung hinten am Knie hat, in der Kniekehle? Da ist etwas verdickt, es ist so eine mechanische Blockade, wenn du es richtig beugen willst, da ist was verdickt. Jetzt gib mir einfach ein Zeichen, wenn du das hast. Okay, da ist was verdickt, wenn da was verdickt ist, das ist einfach, ich spreche jetzt einfach zu der Verdickung, dass es sich verflüchtigt. In dem Namen Jesu, ich spreche Ordnung in das Knie, ich spreche Ordnung in die Hüfte, ich spreche Ordnung in das Becken. Stabilität wieder beim Laufen, Oberschenkelknochen richtig wieder justiert in das Becken. Bei älteren Personen ein stabiles Gehen in Jesu Namen. Göttliche Ordnung. Ich spreche Becken, nimm die richtige anatomische Position ein. Wenn eine Drehung nach außen erforderlich ist, dreh dich nach außen. Wenn eine Drehung nach innen erforderlich ist, nach innen. Ich spreche Ordnung. Schmerz aus dem Steißbein, verflüchtige dich. Ich spreche jetzt zu der Wirbelsäule. Ihr wisst, Jesus hat zu dieser gekrümmten Frau gesprochen. Ich spreche jetzt Wirbelsäule, strecke dich im Namen Jesu. Strecke dich. Ich spreche eingeklemmte Nerven im Lendenwirbelbereich. Kommt in die Freiheit. Der ausstrahlende Schmerz ins Bein hat jetzt zu verschwinden. Ich spreche Freiheit für die eingeklemmten Nerven. Und ich spreche Wirbelsäule, strecke dich, strecke dich, strecke dich, begradige dich in dem Namen Jesu. In Jesu Namen strecke dich in Jesu Namen. Wer spürt, dass er hochgezogen wird gerade? Du spürst eine Kraft, du, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da hinten noch, ja, 8, 9, 10, 10 Leute, 11, spüren, dass sie gezogen werden. Was der göttliche Chiropraktiker am Arbeiten. Und ich spreche, jeder Wirbel komme jetzt in die richtige Position. Auch im Brustbereich eine neue Flexibilität nach links und nach rechts. In Jesu Namen Ordnung in die Halswirbelsäule. Göttliche Ordnung in die Halswirbelsäule. Eingeklemmter Nerv, komm in die Freiheit. Verrutschte Zwischenwirbel, kommt in die richtige Position jetzt. In Jesu Namen. Ich spreche Ordnung in die Schulter. Bursitis, Entzündung im Schulterbereich. Verflüchtige dich raus aus der Schulter. Jetzt in dem Namen Jesu. Karpaltunnelsyndrom, raus aus der Hand. Raus aus dem Bereich. Jetzt in dem Namen Jesu. Vater, dein Reich komme mit Kraft und Herrlichkeit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wer hat heute an diesem Tag, du hast doch so einen starken Druck auf dem Brustkasten gehabt, so im Thoraxbereich, wer ist die Person? So ein richtiger Druck gewesen auf dem Brustkasten. Heb mal die Hand hoch, okay? Eins, zwei, mehrere Personen. Leg deine Hand jetzt mal da drauf. Ich spreche jetzt Ordnung, göttliche Ordnung. Ich spreche zu diesem Druck. Löse dich, was immer die Ursache des Druckes ist. Löse dich jetzt. Löse dich jetzt. Ich spreche auch Ordnung in das Herz. Ich spreche Ordnung in das Herz. Ich spreche Ordnung in die Herzfrequenz. Eine neue Stabilität, göttliche Ordnung in dem Namen Jesu. Das Herz komme wieder in die göttliche Ordnung. In die göttliche Ordnung. So, und jetzt noch etwas. Leute mit Balance-Schwierigkeiten, du hast Gleichgewichtsstörung. Es schwankt so nach links und rechts manchmal. Das betrifft vornehmlich ältere Personen. Wer hat so Gleichgewichtsstörung? Leg mal die Hand auf deinen Kopf. Weil dieses Handauflegen auf dem Bereich ist ja nur ein Kontaktpunkt für den Glauben. Und ich werde jetzt beten, dass Balance wieder zurückkommt. Vater, in dem Namen Jesu spreche ich Ordnung in das Gleichgewichtszentrum, spreche Ordnung in das Innenohr. spreche Ordnung, göttliche Ordnung in das Innenohr. Balance kehrt zurück. Balancegefühl kehrt zurück. Ich spreche Ordnung in das Kleinhirn für die Bewegungskoordination, dass alles wieder freigeschaltet ist. In dem Namen Jesu Christi von Nazareth. Volle Balance. Empfange volle Balance jetzt im Glauben. Empfange volle Balance und wir werden das nachher alles testen. Wir werden es testen. Wir werden es testen. Halleluja. Die Leute, die diesen Druck hatten, nimm mal einen tiefen Atemzug und jetzt gehe ich noch mal in eine andere Richtung, nämlich wer hat mit Asthma und multiplen Allergien zu tun und das hat auch mit den Bronchien. Okay, heb mal die Hände hoch. Jetzt seid ihr noch mal dran. Legt noch mal die Hand da drauf. Asthma ist ja häufig so ein Atemwiderstand. Die Atemkapazität ist eingeschränkt. Und ich erbete eine Erweiterung der Kapazität. Und ich spreche in dem Namen Jesu, erweiter die Kapazität jetzt durch die Kraft des Blutes Jesu. Ich spreche Ordnung, neues Volumen. Ich spreche Asthma, löse dich. Wo immer das Asthma herkommt, sei es durch Ablehnung, ich löse die Haken der Ablehnung. Sei es, dass das Asthma allergisches Asthma ist. Vater, heile die Allergie. Ich spreche ein neues Durchatmen, eine neue Freiheit. In dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Wir machen mal einen Stopp an dieser Stelle. Und jetzt schaut mal zu mir. Wir gehen noch weiter. Wir gehen noch tiefer rein. Aber schaut mal zu mir. Wir sind in einer Heilungsveranstaltung und wir denken immer in der Kirche, ich muss so brav und still da stehen. Macht euch locker. Ihr seid hier im Glory-Zentrum. Okay, da muss man sich locker machen. Und ich lade dich ein, jetzt im Glauben, deinen Glauben von der Leine zu lassen. Wisst ihr, der Petrus musste im Glauben aus dem Boot der Sicherheit klettern, auf das Wasser. Und das ist meine Einladung an dich. Probier etwas zu tun, was du nicht tun konntest. Probier etwas zu tun. Beugen, strecken, macht euch locker, lauft hier rum, teste deinen Körper, kriege ich besser Luft, kann ich meinen Arm bewegen, vielleicht kann ich sogar besser sehen, obwohl er gar nicht gebetet hat für die Augen. Teste deinen Körper jetzt mal, mach dich locker, check es, beugen, Beugen strecken. Und in der Bewegung, erinnert euch an die Geschichte, die ich erzählt habe vom André, als er ging, kam die Kraft Gottes rein. Und das bete ich jetzt auch aus. Ach, und übrigens, wenn ihr mal bewegt, wenn du dich bewegst, lass uns mal gerade für Gewichtsreduzierung noch mitbeten. Check nochmal deinen Gürtel. Wie eng sitzt das Teil? Du bist schlank. Einige sind so schlank, dass man gerade mal so eine Transfusion, wups, ja. Also ich bete jetzt einfach und ich möchte dich bitten, dass du dich bewegst, während ich jetzt bete. Und die anderen bewegen sich auch und testen ihren Körper. Vater, in dem Namen Jesu spreche ich einfach, Fettzellen schrumpft, reduziert euch durch die Kraft des Blutes Jesu. Dein Reich komme in Kraft und Herrlichkeit. Fettzellen schrumpft in Jesu Namen. Reduzierung, Reduzierung, beweg dich. Wenn ich sage, mach das, ja. Der gute Mann musste 7-mal untertauchen. Er musste tun, was der Prophet gesagt hat. Aber als er es tat, ist es passiert. Vater, in dem Namen Jesu, Gewichtsreduzierung, übernatürliche Gewichtsreduzierung, jetzt hier in der Dimension von Raum und Zeit. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Bewegt euch weiter, teste deinen Körper weiter, Dinge werden besser. Mach Liegestütze. Du kannst hier auch einen Handstand machen. Keiner guckt komisch. Ich habe eure Pastoren kennengelernt. Die kriegen keine Krise. Ihr seid Krisen gewöhnt. Ja, hey, super. Und so, wenn du jetzt mal deinen Körper gecheckt hast, darf ich mal fragen, wer hat eine heilende Berührung erlebt? Streck mal deine Hand nach oben. Richtig, eine heilende Berührung erlebt. Heb die Hand nach oben. Okay, okay, alles klar. So, jetzt bitte ich erstmal all diejenigen, die Hand gehoben haben, mal können nach vorne kommen. Wir stehen einfach, ihr habt ja die Maske auf. Kommt mal einfach nach vorne, ich habe eure Hände gesehen, okay? Komm nach vorne, komm einfach nach vorne und stellst du dich mal hier hin, Olli? Stellt euch hier links und rechts neben diesen Herrn. Kommt einfach nach vorne. All die Hände gehoben haben. Einfach mal ganz schnell nach vorne. Halleluja. Und du hast ein Mikrofon, was man da... Okay, da waren noch ein paar mehr, die Hände gehoben haben. Kommt, traut euch nach vorne, kommt nach vorne. Okay, jetzt fragen wir mal einfach... Drei. So. Und jetzt geh einfach mal und frag mal, was bei ihr passiert ist. Und jetzt, was mit der Luft passiert. Ja, Asthma. Ja. Ich husch und da werde ich geheilt. Ja. Kommt alles raus, Stress, alles. Das ist eben hier passiert. Danke, ja. Jesus. Danke, Jesus. Ja. Danke, Jesus. Ja. Ja, ich zweifle immer ganz arg an mir und mir wurde gezeigt, ich soll nicht so viel an mir zweifeln und das, was ich wahrnehme und sehe, das ist die Wahrheit und es stimmt. Ja. Was ist passiert bei dir? Hast du irgendwas wahrgenommen, physisch? Ja, ich sehe dann immer so ein blaues Licht, das ist das göttliche Licht, das geht dann da durch und es war dann ein bisschen leichter. Also ich habe immer noch Druck, es ist nicht alles weg, aber es ist hier so durchgegangen und ja. Okay. Super, danke. Bei der nächsten Person. Ja, ich hatte Probleme beim Kniebeugen machen, beim Runterbeugen und wieder aufstehen. Das ist gegangen. Und das Zweite, was bei mir gewesen ist, das war der Druck auf meiner Brust und auch die Probleme mit meinem Herzen. Das habe ich auch gespürt, das habe ich auch dem Herrn übertragen und das ist vollkommen weg. Und das habe ich auch wieder Balance bekommen, was vorher nicht da war. Ja, danke, Jesus. Ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen, leichte Kopfschmerzen, die sind weg. Danke, Jesus. Ja. Ich hatte die ganze Zeit totale Schmerzen im Unterleib und im Bauch in der Gegend. Ne? Und als der Andreas, heißt er, oder? Ja, ja. Gebetet hat, dass die Schmerzen gehen. Und da habe ich so eine Erleichterung da drin gespürt. Und ich spüre jetzt keine Schmerzen mehr. Preist Jesus. Danke, Jesus. Danke. Ich habe eine Kanalspinalstenose und ich habe gespürt, wie meine Wirbelsäule hochgehoben wurde. Ja. Ich war zuerst kurz im MRT, man hat im 5., 6. Wirbel, hat man da was festgestellt, auch mit den Nerven und es hat hier mal ausgestrahlt. Und ich habe auch gemerkt, ich konnte mich auf einmal beugen und der Schmerz war auch hier weg und auch hier hatte ich noch ein bisschen Schmerz und jetzt auch gar nichts mehr. Super, danke Jesus. Danke Jesus. So, ich habe meine Schuhe vorhin ausgezogen, der Fersensporn ist weg. Danke Jesus. Danke Jesus. Super. Vielen Dank. Die Dame mit dem Kanalstenose, ne? Wenn du dich mal hier einfach hinstellst und schaust mal in die andere Richtung, darüber zur Wand, wo der Herr steht, ne? So. Und Olli, du bist einfach mal ein bisschen an der Seite. Bleib mal einfach entspannt stehen. Ich halte einfach nur mal meine Hand an deinen Rücken. Von hier ist einfach die Kraft Gottes. Vater, ich danke dir für deine Salbung. Ich spreche einfach jetzt göttliche Ordnung hinein. Komplette Wiederherstellung in Jesu Namen. In Jesu Namen. Mhm. Danke. Da ist es. Danke für deine Power. Danke für deine Kraft. Merkst du, dass es dich ein bisschen zieht nach hinten? Ja, ist die Salbung. Ja, danke. Ist die Salbung. Danke. Göttliche Ordnung. Ist mit deinem Rücken alles okay? Mit deinem? Stell dich mal daneben. Mann, das Stereo. Setz deine lass los, nicht berühren. Vater, da muss noch ein Herr, du bist in die Augen, aber stell dich mal da in die Mitte. In die Mitte so, dass ich freien Zugang habe zum Rücken. Olli, du bist für die eine Dame zuständig und so, pass auf, die Kraft zieht sie nach hinten. Vater, ich danke dir für deine Salbung in Jesu Namen. Ich spreche Ordnung und Heilung in das Becken. Ich spreche Ordnung und Heilung und ich spreche da, wo diese Stenose ist, göttliche Ordnung hinein durch die Kraft des Blutes Jesu. Amen. Amen. Lass uns auf die Plätze gehen. Ihr könnt wieder auf die Plätze gehen, meine ich. Jesus. steh du mal einfach auf. Komm einfach mal vor, einen Schritt. Zwei, drei Schritte, einen Schritt näher. Und bleib stehen. Und ich brauche immer einen Mitarbeiter, der flink ist, flott. Vater, in dem Namen Jesu, Fülle vom Thron Gottes, Fülle, überfließend, frisches Öl, in Jesu Namen. Danke. Danke. Was brauchst du für eine Heilung? Zähne? Okay. Bleib ganz entspannt. Entspannung. Göttliche Ordnung, ich spreche Ordnung in den Bauch rein, durch die Kraft des Blutes Jesu, göttliche Ordnung, Power vom Thron Gottes, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Okay. Seid ihr bereit? Es ist mehr passiert, ihr werdet das entdecken mit der Zeit, was alles passiert ist, was alles freigeschaltet wurde. Du mal aufstehen mit der Kette hier? Nee, da, die, ja, sie. Einfach mal hier in den Gang gehen. Einfach da in den Gang. Weil wir lassen die Kraft auf die Entfernung fließen. So, da kommt's. Fülle, Fülle, überfließend frisches Öl und Heilung in dem Namen Jesu, jetzt. Power vom Thron Gottes in Jesu Namen, in Jesu Namen. Fülle, Fülle, Fülle, göttliche Ordnung, Stabilität, Gesundheit, Ordnung in die Wirbelsäule, Ordnung in die Wirbelsäule. Ist da auch was in der Leiste bei dir? Hinten? Dreh dich mal um. Jetzt pass auf, die Kraft wirkt wie ein Magnet meistens, es zieht. Power vom Thron Gottes in Jesu Namen, göttliche Ordnung, göttliche Ordnung, göttliche Ordnung, göttliche Ordnung. Ordnung in die Stabilität, Ordnung, göttliche Ordnung, danke Jesus, Fülle überfließend, danke Herr. Jetzt kommt noch ein bisschen Freude dazu, das ist doch super. Und übrigens, einige, die Depression haben, könnten jetzt Freude vertragen. Vater, ich bitte dich einfach, komm mit deinem Segen, komm mit deinem Segen. Jawohl. Vater, schenk ihr, schenk anderen die Freude, die sie jetzt gerade hat, in dem Namen Jesu. Empfang frisches Öl jetzt mal zwischendurch. Wir entspannen uns im Heilungsgottesdienst, bevor es gleich wieder richtig weitergeht. Vater, Vater, danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Danke für deine Power. Göttliche Ordnung. Ich sehe einfach, dass jetzt Knoten auch verschwinden. Unterschiedlichste Knoten. Und wenn du einen Knoten hast, im Hals, in der Achselhöhle oder sonst irgendwo, oder in der Leiste, leg einfach mal deine Hand jetzt einfach auf den Bereich drauf. Leg die Hand drauf. Vater, in dem Namen Jesu, ich spreche Knoten, verflüchtigt euch. In Jesu Namen, ich spreche Knoten. In Jesu Namen, dieser Knoten hat zu gehen. Wenn es nur ein Lymphknoten ist, der geschwollen ist, soll er kleiner werden. Aber ich komme an gegen negative Knoten, böse Knoten. Ich spreche Knoten. Wucherung, raumfordernder Prozess, Tumor, in dem Namen Jesu, du musst gehen, komplett. Du musst gehen, ich zerbreche deine Power. Und so wie Jesus zum Feigenbaum gesprochen hat und gesagt hat, und hat ihn verflucht, spreche ich jetzt, Krebs, sterbe ab. Wer ist hier mit Krebs? Mit einem, ja, okay. Kommt ruhig nach vorne, kommt ihr zwei nach vorne, stellt euch hier hin. Aber ich bete, kommt einfach nach vorne, wir beten für alles, ja. Und stellt euch einfach in eine Reihe, stellt euch neben, mit dem Rücken zum Publikum, das ist das Beste. Aber der Rest sei auf Empfang, lasst euch jetzt mal nicht ablenken. Ich bin noch dabei bei dem Thema mit den Knoten. Ich spreche Knoten in dem Namen Jesu Christi von Nazareth. Verflüchtige dich jetzt in Jesu Namen. Verflüchtige dich jetzt durch die Kraft des Blutes Jesu. Verflüchtige dich. Dein Reich komme mit Kraft. Und Herrlichkeit in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Die Kraft Gottes fließt. Wie heißt? Schau mich mal an hier vorne. Gott rührt dich an. Vater, ich danke dir für deine Power und deine Liebe, deine Power und deine Liebe. Lass den Strom deiner Heilungskraft fließen. Lass es fließen, fließen vom Thron. Heilung, Wiederherstellung in dem Namen Jesu. Jesus, dein Name ist da. Verteile dich mal so ein bisschen in die Breite. Geh mal aus dem Weg da. Geh mal ein bisschen aus dem Weg. So, Vater, in dem Namen Jesu, ich spreche Heilung, komplette Heilung. Was ist das? Ist das ein... Vater, im Namen Jesu spreche, dieser Krebs hat zu gehen durch die Kraft des Blutes Jesu. Löse dich komplett durch die Kraft des Blutes Jesu. Löse dich. Hast da etwas? Hier? Metastasen in der Lunge. Vater, in dem Namen Jesu, ich bete, ich verfluche die Krebszellen und ich spreche, sterbt ab bei jeder Person, sterbe ab durch die Kraft des Blutes Jesu. Raus aus der Lunge. Raus aus der Lunge, Vater. Göttliche Ordnung, göttliche Ordnung, göttliche Ordnung in Jesu Namen. Göttliche Ordnung in Jesu Namen. Halleluja. Okay. Vater, ich spreche Ordnung, Ordnung, Ordnung, Ordnung. Ich spreche jeder Knoten. Löse dich auf, sterbe ab. Durch die Kraft des Blutes Jesu, ich spreche, verflüchtige dich jetzt in dem Namen Jesu. Verflüchtige dich jetzt, jetzt, jetzt. Danke, Herr. Danke für deine Salbung. Danke für deine Salbung, die das Joch zerbricht. Heiliger Geist, Power vom Thron Gottes, Power vom Thron Gottes, Power vom Thron Gottes, Power vom Thron Gottes. Oh, die Kraft Gottes ist auf dir. Heiliger Geist, übernimm Kontrolle, löst das auf. In dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu, in Jesu Namen. Es ist im Lungenbereich, im Körper, Vater, ich... Halt jetzt einfach, ich habe über einen Schatten gepredigt, der Schatten meiner Hand ist da, wo es dieser Bereich ist. Ich spreche jetzt, sterbe ab, sterbe ab, sterbe ab, Tumoren sterbt ab, Knoten, Metastasen, auch im Knochen raus, in dem Namen Jesu, raus aus dem Knochen, raus aus dem Knochen, raus aus dem Knochen, raus aus dem Knochen, in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Knoten, bleibt mal dran, bleibt mal innen dran. Knoten, Vater, ich danke dir, dass Knoten sich verflüchtigen. Knoten verflüchtigen sich jetzt in dem Namen, weiter in dem Namen Jesu, verflüchtigt euch komplett. Komplett, komplett. Weil sie werden, einige werden kleiner, andere verschwinden. Komplett im Namen Jesu. Das möchte ich euch bitten, mal zu tasten. Guck mal, was passiert ist bei den Knoten, da, was passiert ist an deinem Körper, wo die Knoten waren. Wenn du sagst, ein Knoten im Brustbereich, ob es eine Veränderung war, wenn du eine Veränderung wahrnimmst, dann wollen wir gerne einen Bericht hören. Taste mal einfach mal, guck mal einfach nach. Seid nicht schüchtern, guck einfach mal nach. Da hinten ist was, ist da was passiert? Bei dir? Ja, komm mal vor. Und testet mal die Knoten. Einfach nochmal gucken, gucken, schauen, was passiert ist. Geh mit dem Mikrofon einfach mal ihm entgegen, damit wir hören, was da passiert ist. Also ich merke, hat jetzt nichts mit Knoten, sondern ich merke, wie der Heilige Geist an mir wirkt und meine Wirbelsäule streicht. Ich habe gesehen, wie hinten jemand meinen Kopf genommen hat im Geist und irgendwie nach oben. Und dann, deswegen musste ich immer wieder strecken. Und ich glaube, dass da noch mehr, die ganze Wirbelsäule, dass da wirklich jede Verkrümmung jetzt weggeht. Okay. Ja. Amen. Danke, Jesus. Ist jemand hier, der was eine Veränderung wahrgenommen hat im Bereich der Knoten? Weil das ist eine Sache, die wir häufig zack auf einen Schlag wahrnehmen. Okay, teste es weiter und wir werden nachher nochmal die Chance haben. Bitte gib dein Zeugnis, wenn du etwas wahrgenommen hast. Wenn du sagst, ich habe Knoten im Brustbereich, dann geh einfach auf die Toilette, untersuch das, guck mal, mach einen Tastbefund, guck, ist es weg. Das ist wichtig, dass wir das jetzt irgendwo verifizieren, okay, dass wir es erfassen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir für deine Liebe, für die Personen, die hier vorne sind. Wenn ihr nochmal eure Hände kurz ausstreckt zu den Personen, die hier vorne stehen und einfach wirklich ein Wunder brauchen. Vater, wir kommen vor deinen Thron und lass den Strom deiner Heilung weiterfließen in Jesu Namen. Lass es weiterfließen in Jesu Namen. Lass es weiterfließen in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke. Danke, Jesus. Wer ist die Person mit dem Leistenbruch? Da ist was in der Seite nicht mehr so ganz dicht und du merkst, da ist ein Druck in der einen Seite. Noch jemand? Okay, komm einfach mal vor. Stell dich einfach hier in Gang, im Rücken zum Publikum. Welche Seite ist es? Die? Okay. Vater, in dem Namen Jesu spreche ich jetzt Ordnung hinein in die Leiste. Vater, dass das Bindegewebe alles wieder dicht wird an der Stelle und alles in die richtige Position kommt. In dem Namen Jesu. Power vom Thron Gottes, göttliche Ordnung, Wiederherstellung, komplett, komplett. Es arbeitet bei den anderen auch gleich mit. Danke für deine Salbung. Danke für deine Salbung. Absolute Ordnung. Stabilität in die Leiste. Wo ist bei dir? Bei die Seite? Auch links. Vater, in dem Namen Jesu, ich spreche Ordnung. Göttliche Ordnung. Jetzt Power vom Thron Gottes. Power vom Thron Gottes. Power vom Thron Gottes. In Jesu Namen. Komplette Wiederherstellung. In Jesu Namen. Ordnung in die Leiste. Göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung. Mhm. Eine Seite, beide Seiten. Krebs. Okay. Check mal einfach nach, ob ihr da eine Veränderung wahrgenommen habt. Hast du was wahrgenommen? Nee, kann ich dir zuletzt sagen. Zeiger. Okay, es wird sich zeigen im Alltag, wo es die Dame, die eben hier war. Ich schicke das immer gleich gerne nach. Wo bist du? Teste einfach mal, hab sich da einfach nur von deinem Gefühl, du kannst auch rausgehen. Ja, geh mal raus, teste es einfach mal. Und hier war noch mal eine Person, noch mal wegen dem Krebs. Okay, Olli. Okay, das war eben der Block, aber wir sprechen es noch mal, Vater. Ich spreche Knochenmetastasen. Löst euch auf in dem Namen Jesu. Löse dich auf in dem Namen Jesu. Göttliche Ordnung, Knochenmetastasen, verflüchtigt euch jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Wer hat so etwas wie Colitis ulcerosa, chronische Darmentzündung? Komm nach vorne. Stell dich einfach hier in Gang. Im Rücken zum Publikum. Und ich halte meine Hand einfach in Richtung. Du hast auch, sie hat auch ein Problem mit Colitis. Ja, komm, stell dich daneben. Stell dich daneben. So, alles gut, alles gut. Vater, in dem Namen Jesu, ich spreche Ordnung durch die Kraft des Blutes. Jesu, ich spreche Ordnung durch die Kraft des Blutes. Ich spreche Ordnung in den Darm. Chronische Entzündung verflüchtigt euch jetzt durch die Kraft des Blutes, Jesu. Power vom Thron Gottes. In dem Namen Jesu, ich spreche göttliche Ordnung, eine Stabilität, eine Gesundheit im Darmbereich. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Göttliche Ordnung, das ist die Kraft Gottes. Danke für deine Salbung, danke für den Strom deiner Kraft, danke für deine Power. Danke für deine Power, Herr. Göttliche Ordnung. Also bei den Knoten denke ich, da ist irgendwas passiert. Hatte jemand Schluckbeschwerden, weil er immer einen Knoten irgendwo was draufgedrückt hat. Ist jemand hier gewesen, du hast Schwierigkeiten gehabt beim Trinken, einen Druck gespürt? Vielleicht auf der anderen Seite vom Bildschirm, ich weiß es nicht, aber ich denke, dass Gott jemanden in diesem Bereich komplett heilt. In Jesu Namen. Amen. Ich danke euch hier vorne. Ich möchte beten, weil wir sind in einer Pandemie drin und für mich ist es auch eine starke Angstpandemie. Da sind so viele Menschen, die mit Ängsten jetzt blockiert und gebeutelt sind, und wenn du 2 Jahre vollgepumpt wirst mit negativen Informationen, dann setzt sich das hier fest und wird irgendwie richtig chronisch. Und wir müssen jetzt in die Freiheit kommen. Du musst rauskommen aus der Pandemie und weißt du, wie man rauskommt? Ist wie bei der Geburt, mit dem Kopf zuerst, okay? Der Kopf muss frei werden. Frei werden von den Ängsten. Die einen haben Angst bei einem Virus, was eine Sterblichkeit von 0,15% hat. Als ob, ja, ja, ist Lüge, ne? Alles Lüge. Und die anderen sagen genau das Gegenteil und sie haben Angst vor anderen Dingen. Und das polarisiert unsere Gesellschaft und das macht uns krank. Das brauchen wir nicht in der Gemeinde Jesu. Wir brauchen eine Einheit. Wir können Dinge agree to disagree. Okay, wir dürfen übereinstimmen, an bestimmten Punkten nicht übereinzustimmen, aber wir stimmen in einer Sache überein, dass er unser Chef ist und dass wir uns nicht an die Wolle kriegen. Amen. Das ist auch eine Heilung. Und ich habe es einfach mal, es gibt verschiedene Ängste, die sich aufgebaut haben in den letzten Jahren. Und es ist eine bewusste Entscheidung auch zu sagen, ich werde mich mehr rausbegeben aus diesen negativen Daten, die ich permanent aufnehme, und die Algorithmen füttern mich weiter und ich komme jetzt einfach in eine ganz andere Dimension rein, in die Gegenwart Gottes. Und ich sage eins, ich konzentriere mich auf Gottes Größe. Und ich sage, Gott, du bist allmächtig, du bist allgegenwärtig, du bist so groß. Du sprichst Galaxien in Existenz. Du bist der Ich Bin, der Ich Bin. Du bist der Ich Bin, der Ich sein werde. Du bist Alpha und Omega, Anfang und Ende und alles, was dazwischen ist. Und du hast noch nicht mal einen Geburtstag, weil du von Anfang an schon da warst. Und du bist der Schöpfer. Und du bist allmächtig. Und dir ist nichts unmöglich. Und jetzt leg mal die Hand auf deinen Kopf, jetzt wird einfach was freigeschaltet. Vater, ich danke dir, dass die Angst, Pandemie aus den Köpfen geht, Vater, in dem Namen Jesu. Ich bete, dass die Furcht, das, was sich manifestiert hat, jetzt keine Macht mehr hat. Lass uns mal gemeinsam sprechen. Angst, nicht du herrschst über mich, sondern in Christus herrsche ich über dich. Und wenn du wieder auftauchst, werde ich dich nicht mehr beachten. Ich strafe dich mit Verachtung und ich meditiere über die Größe meines Gottes. Mein Gott ist allmächtig und seine Liebe treibt alle Furcht aus. Okay, lass es mich weiterbeten. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Treib die Furcht raus. Raus aus den Gedanken, raus aus den Gefühlen, raus aus dem Körper, wo es sich manifestiert hat, in dem Namen Jesu. Dein Reich komme in Kraft und Herrlichkeit. Komplette Freiheit von Angst. Komplette Freiheit von Angst. Es gibt immer nur eins, weißt du, wenn das hier die Angst ist, dann musst du den Kopf wegdrehen in eine andere Richtung und musst auf Gott schauen. Es ist so, so einfach gesagt, aber das ist wirklich, das muss wirklich eingeübt werden. Und entweder leben wir von der Erde zum Himmel, wie viele Christen, die sagen, oh Gott, Hilfe, ist wieder ein Problem da. Oh Gott, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Oh Gott, könntest du eingreifen? Oh Gott, könntest du eingreifen? Oder wir leben aus der Glory Zone. Verstehst du, wir sind in der Gegenwart Gottes und wir leben von oben nach unten. Und dann nehmen wir unsere Autorität in Anspruch. Selbst wenn die Knie mal zittern, dann sagst du, selbst wenn die Knie flattern, ich sag dir, du musst gehen. Du musst gehen und dein Reich kommt. Und wir sprechen von oben nach unten. Und nicht von unten nach oben, sondern vom Himmel runter, weil du mit Christus verbunden bist an himmlischen Orten. Und das muss bewusst werden. Ja? Und das ist, was wir einüben müssen. Das wird eine geistliche Revolution geben. Dieser einfache Gedanke wird ganz viele Menschen in einen Sieg führen, in einer Zeit, die so shaky ist. Ja? Und wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Ja? Aber du weißt eins, Gott mit dir, dann bist du auf der Siegesseite. Und du brauchst nicht ständig zu bitten. 80% unserer Gebete, Gott hilf mir, Gott hilf mir. Wenn wir Gott anbeten, dann beten wir nur noch 20%, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und der Rest erledigt sich. Das ist einfach ein Leben im Sieg. Ein Leben aus der Gegenwart. Ein Leben aus seiner Fülle. Und nicht ein Leben aus dem Mangel. Und damit soll Gott dich segnen. Ja, Vater, und ich erbitte das, einfach diese Freiheit. Ich habe gesagt, mit dem Kopf zuerst, dass die Köpfe jetzt komplett befreit sind, auch von depressiven Gedankenstrukturen. Ich gebiete, den dunklen Wolken am Gemütshimmel jetzt zu gehen, in dem Namen Jesu, was immer die Ursache, jetzt gehe ich gegen Depression an, was immer die Ursache der Depression ist, löse dich jetzt. Wenn es eine Stoffwechselstörung ist, dann komme Ordnung und Heilung da rein. Wenn es andere Strukturen sind, Denkstrukturen sind, dann spreche ich da Ordnung hinein, in dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Wir werden als Leib Jesu nicht besiegt durch die Gegend humpeln. Wir werden als Sieger gehen. Egal, ob wir mal humpeln, okay? Passiert. Aber du gehst in seiner Gegenwart und du gehst mit seiner Kraft. Und er ist mit dir. Wie sind wir denn so vom Zeitlichen unterwegs? Ihr habt grenzenlose Entspannung, sagt der Pastor. Okay. Danke, Jesus. Ja. Lass uns mal beten für die Augen. Was haltet ihr davon? Weil Augen sind seine Spezialität, ja. Du kannst komplett geheilt werden. Wir haben gesehen, wie Blinde geheilt worden sind in der letzten Zeit. Bei einem Telefonat hat eine blinde Person angerufen, bei einem Heilungsgottesdienst, und sie ist geheilt worden. Sie war auf einem Auge blind, das Auge ist geheilt worden. Vielleicht hast du grauen Star oder Punkte oder Wellenbewegung oder die Sehschärfe sollte sich aufbauen. Ja. Grundsätzlich unterliegt das Auge einem gewissen Alterungsprozess, ist auch normal, aber Gott kann dein Auge jetzt heilen und es wird schärfer sehen können. Okay? So, wenn du willst, leg mal die Hand auf die Augen drauf, komplett. Vater im Himmel, wir bringen dir jetzt die Augen, wir sprechen Ordnung in die Augen, göttliche Ordnung in Jesu Namen. Klares Sehvermögen. Sehstärke, bau dich auf in Jesu Namen. Bau dich auf, göttliche Ordnung. Grauer Star, verflüchtige dich. Punkte und Wellenbewegung, verflüchtigt euch jetzt. Diese Punkte in den Augen, verflüchtigt euch jetzt. Entzündung im Augenbereich, löse dich jetzt auf. Komplett. Spreche göttliche Ordnung in die Augen. Thank you. Okay. Jetzt nimm die Hände von den Augen. Und jetzt müssen sich die Augen an das Licht ein bisschen anpassen. Jetzt check einfach mal, ob sich da was verändert hat, ob du besser sehen kannst, schärfer sehen kannst. Kannst auch mal irgendwas in die Hand nehmen und gucken. Testen ist einfach wichtig. Wer hat eine Veränderung wahrgenommen, das, was sich verändert hat? Kann irgendjemand was besser sehen, schärfer sehen hier? Kannst du besser sehen? Halleluja, danke Jesus. Lass uns mal Jesus einen Applaus geben. Danke. Noch jemand, der eine Veränderung wahrgenommen hat? Wir testen es ja noch. Da ist noch eine Person. Was passiert? Kann es besser? Da hinten ist noch eine Person. Jetzt kommt poppen die Heilung hoch. Jetzt noch jemand. Es sind noch zwei eben gewesen. Noch jemand? Okay. Da drüben noch jemand? Okay, super. 4, 5 Personen. Danke, Jesus. Noch jemand? Halleluja. Lass uns mal Gott einen richtigen Applaus geben. Wir lieben dich. Für zwei Dinge noch beten. Das eine ist, wer ist bei euch im Heilungsdienst irgendwie drin und betet für die Kranken? Okay? Okay, okay, okay. Weißt du was? Stellt euch einfach mal beide hier in den Gang rein. Fang bei ihnen an. Und alle anderen, was sie empfangen, kommt auch auf euch. Wo ist das Team nochmal? Hebt die Hände hoch. Okay? Ihr seid einfach auf Empfang. Ihr seid einfach auf Empfang. Vater, ich danke dir für eine neue Salbung. Und ich spreche, dein Reich komme mit Kraft und Herrlichkeit. Vater, ich segne euch, auszubrechen und durchzubrechen in einer neuen Dimension der Power und des Übernatürlichen. Power und übernatürliches Wirken Gottes in dem Namen Jesu Christi von Nazareth. Ströme lebendigen Wassers werden fließen, Heilung, ein neuer Level, ein neuer Level, ein neuer Level, ein neuer Level, ein neuer Level bei allen hier im Raum, die zum Team gehören, bei allen, die im Raum, sie hungrig sind, empfange ein neues Maß, Power vom Thron Gottes, Fülle überfließend, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Hey, komm vor, komm vor, ja, komm vor und du auch. Ja, stell dich hier hin. Ich nutze jetzt mal hier ein bisschen die Fläche. Komm, komm näher, komm näher, komm näher, komm näher. Zwei Jungs, schnell. Seid ihr bereit zu empfangen? Fülle, Vater, Fülle überfließen, frisches Öl, Power vom Thron Gottes. Oh, Leute, hier, Vater, guck, halt sie gut fest, so. So, göttliche Ordnung, Vater, in Jesu Namen, danke für deine Power. Danke für dein göttliches Leben. Die Dame da mit dem Roten da. Ja, komm, komm mal her. Schließ die Augen, heb die Hände. Von mir kriegst du es nicht, von ihm kriegst du es. Fülle, Vater, Fülle überfließend. In Jesu Namen, Fülle überfließend. Ein neues Maß. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ja, und lass die Freude durchbrechen. Freude ist ein Merkmal des Himmels, nicht die Depression, ja. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Danke, Herr. Ja, ich glaube, dass Gott noch mehr Freude freischalten will. Da ist noch mehr unterwegs, Vater. Halleluja. Hey, die Dame da. Du, ja, komm auch vor. Okay, wir müssen hier rüber in die Richtung. Ja, das ist gut. Augen zu, Hände hoch, einfach nur empfangen. Fülle, Vater, füll sie, fülle überfließend Frische vom Thron Gottes. Frische vom Thron Gottes. Halleluja, danke. Das ist es. Danke, Herr. Danke, Jesus. So, Olli, gehst du mal hinter hier? Kennen wir uns von früheren Heilungsveranstaltungen irgendwie? Geh zu ihr, ja. Zu ihr. Dich, ja, genau. Bist du in Wiesbaden gewesen? Kommt mir bekannt vor. Einmal, okay. Das kann man. Okay, steh einfach im Gang. Stell dich in Gang. Bleib da stehen, so ist gut. Jetzt einfach Augen zu, du empfängst. Heiliger Geist, erfüll sie jetzt. Fülle, überfließend, frisches Öl von deinem Thron. Da ist es. Ein neuer Strom. Ein neuer Strom. Von oben. Vater, danke für deine Gegenwart, danke für deine Liebe, danke für deine Power, danke für neue Durchbrüche, danke für neue Kühnheit, danke für neue Kühnheit. Halleluja. Vater, ich bete, dass einfach eine neue Kühnheit in dein Volk reinkommt, Herr. Vater, nicht nur, dass die Furcht geht, sondern dass eine Kühnheit sich eine Gasse bahnt. In Jesu Namen, eine neue Kühnheit. Olli, geh mal weiter hinter, geh mal weiter hinter. Halt, umdrehen, links, die Dame raus. Ja, hol die mal raus. Und dann hol sie raus, in Gang. Und dann ist da noch eine Dame dahinter mit dem Weißen. Stell dich daneben, dann haben wir ja noch einen Mitarbeiter da, der stellt sich hinter dich. Jawohl, guck, dass ihr in Gang steht. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwo in die Stühle reinknallt, okay. So, das ist super, super. Einfach die Augen schließen, auf Empfang sein. Heiliger Geist, erfüll sie jetzt. Fülle, frisches Öl, Feuer von deinem Thron. In Jesu Namen, frisches Öl, Feuer von deinem Thron. In Jesu Namen, eine neue Kühnheit. Die Furcht muss gehen und die Kühnheit kommt. Eine Kühnheit, die vom Herrn kommt. In Jesu Namen, ein neues Maß. Fülle, Fülle, Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ja, und die Freude kommt bei all denen, die jetzt richtig hier auf dem Boden liegen und tanken. Es ist einfach gut. Eine neue Zurüstung. Und es geht weiter, Leute, es anstecken, ihr kennt das, oder? Heiliger Geist, komm stärker. Setz sie frei, die Bedrückung muss gehen, die Freude kommt. Mach mal ein bisschen leiser die Musik gerade. Also mal hier diesen himmlischen Freudenstrom, Vater. Gib mehr davon. Schalt es frei. Heiliger Geist, mehr. Mehr von dir, weniger von uns. Mehr von deiner Gegenwart. Jawohl, genau das suchen wir doch. Du kriegst es auch, hä? Nein, ihr aus Wiesbaden, ihr zwei. Ihr? Das sind Studenten von unserem Momentum College, die wollten mal einen Heilungsgottesdienst erleben. Pass auf. Stellt euch mal hier hin. Ja. Einfach nur auf Empfang sein. Stell dich nebeneinander ein bisschen weiter nach vorne. Augen zu, Hände auf. Heiliger Geist, erfüll sie. Fülle überfließend. Frisches Öl von deinem Thron in Jesu Namen. Frisches Öl. Und gib ihr noch mehr Freude, Herr Vater. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Das ist die Freude im Heiligen Geist. Das ist ja was, wovon die Bibel redet. Komm stärker, Heiliger Geist. Gib ihnen mehr. Mehr von dir. Mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Das ist da, der Heilige Geist ist da. Danke für deine Power, Frische, Erquickung, Stärkung, Heilung, Freude, Leben, Lebensmut. Jawohl, weiter. Ihr müsst das nicht unterdrücken. ich freue mich über die Studenten. Ja, danke, Herr. Danke, Herr. Ihr könnt mir mal nachsprechen. Heiliger Geist, mehr von dir. Ich schreibe mich ein in die Schule des Heiligen Geistes. Und ich möchte von dir lernen. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du alle Tage bei mir bist. Ich liebe dich. Mehr von dir. Weniger von mir. Noch mehr von dir. Jetzt nimm mal einen tiefen Zug in seiner Gegenwart. Boah. Der Friede Gottes, die Freude Gottes. Also wir müssen lernen, die Gegenwart einfach zu genießen, in ihr drin zu sein, sie zu lieben, uns in ihr zu verlieren. Es kommt stärker. Olli, gehst du mal sie gerade in den Gang. Die Freude Gottes kommt auf dich, das ist mal klar. Fülle, Vater, gib ihr mehr. Mehr von dir, mehr von dir, mehr von deinem Feuer. Mehr von deinem Feuer, mehr von deiner Gegenwart, mehr von deiner Liebe. Mehr von deiner Liebe, mehr von deiner Power. Da drüben auch, Vater, gib ihr mehr. Fülle, überfließend, frisches Öl vom Thron Gottes. Fülle. Power vom Thron Gottes, in Jesu Namen, auch da drüben, Fülle, überfließend, überfließend, frisches Öl, Vater, die ganze Abteilung, den ganzen Block hier links, in Jesu Namen, danke Jesus, danke Jesus, danke, danke, danke. Gehst du mal zu dem Herrn mit dieser tollen Frisur, so schöne Haare hatte ich auch mal, ja, da hinten, der mit dem schwarzen, ja, ja, genau. Hey, stell dich einfach in Gang. Sei auf Empfang. Schließ einfach die Augen. Heiliger Geist, füll ihn von Kopf bis Fuß. Fülle überfließend mit frischem Öl. Bam, da ist die Salbung. Du kriegst eine neue Salbung auf dein Leben. Und das andere ist das, bist du die Frau? Die Mutter, okay. Entschuldigung, auf die Entfernung kann man nicht sehen, ja. Komm mal vor. Gott würde dich auch segnen. Bleib mal da stehen. Augen zu. Fülle, Vater. Fülle überfließend. Frisches Öl. Power vom Thron Gottes. Da ist es. Fülle. Fülle. Fülle. Fülle. Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Und jetzt, weißt du was? Du mit dem Grünen, komm einfach nach vorne. Hier vorne kann ich ein bisschen besser arbeiten. Komm mal hier vor. Und die Dame mit dem schwarzen Kleid und der roten Kette. Stell dich einfach hier, kommt etwas näher hier ran. So, einmal ein bisschen näher. Einfach heute ein bisschen Erfrischung. Schließ die Augen. Heiliger Geist, erfüll sie. Fülle überfließend frisches Öl von deinem Thron in dem Namen Jesu überfließend. Power vom Thron Gottes. Power vom Thron Gottes. Power vom Thron Gottes. Power überfließend, überfließend. Neues Maß. Power überfließend. neues Maß Frische, neues Maß Jesus Christus. Danke für deine Salbung, danke für Freischaltung, danke für neue Kühnheit. Jawohl, die Freude bahnt sich eine Gasse da auch da hinten. Komm stärker, Heiliger Geist. Wir werden richtig trunken da hinten in der Ecke. Gib ihnen mehr, Heiliger Geist, mehr von deiner Gegenwart. Frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl. Da muss so viel abfallen von dieser blöden Covid-Zeit, was wir befreit werden, wovon wir befreit werden. Vater, ich danke dir für eine Freisetzung, auch im Emotionalen, wo Dinge eingeschlossen waren in den letzten 2 Jahren. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. So, jetzt möchte ich mal fragen, lass uns mal die Augen schließen für einen Moment. Und ich will einfach fragen, vielleicht ist jemand hier, du sagst, ich bin zum ersten Mal in so eine Veranstaltung gekommen und ich verstehe, das Übernatürliche gibt es, Gott scheint es zu geben. Ich habe es gesehen, ich habe es gespürt, aber ich habe noch nicht das, was ich mir eigentlich wünsche, ist diese persönliche Beziehung zu Gott. Eine lebendige, dynamische Beziehung. Weißt du, ich möchte eins sagen, wir haben vor einiger Zeit habe ich einen lieben Freund beerdigt. Und das, was übrig bleibt, sind ein paar Artikel. Und das ist alles, was übrig bleibt. Und bei jeder Beerdigung, wenn du Beerdigung machst, etwas in uns sagt, das kann nicht alles gewesen sein. Das war nicht alles. Und der kluge Salomo hat gesagt, ja, es ist die Ewigkeit, die Gott in die Herzen reingepflanzt hat. Das ist etwas, was uns sagt, das kann es nicht gewesen sein. So, ich weiß, dass ich weiß, da gibt es mehr. Und da gibt es noch mehr wie dieses Leben, was eine Durchreise ist. Und die meisten Menschen konzentrieren sich so ein bisschen auf den Herbst des Lebens. Hoffentlich habe ich genügend Geld für die letzte Runde und kann noch mal eine schöne Reise machen und so weiter. Ich glaube, viel weiser ist es, wenn wir eine Perspektive haben, die über 60, 70, 80 Jahre hinausgeht, weil die Ewigkeit, das ist ewig. Und hier fallen die Würfel. Hier treffen wir die Entscheidung. Die Entscheidung ist entscheidend. Und die Entscheidung, die dich rettet, die dir ewiges Leben gibt, ist eine Entscheidung zu sagen, Gott, komm in mein Herz. Okay, wenn du das möchtest, schließ mal die Augen, dass das ein anonymer Moment ist. Wer sagt, ich möchte genau das haben? Ich möchte Gott einladen, ich möchte heute einen Bund schließen mit Gott. Heb mal ganz kurz die Hand hoch. Sag, ich möchte einen Bund schließen mit Gott auf Zeit und Ewigkeit. Dankeschön. Danke. Noch mehr? Jemand? Dankeschön. Und ich werde es einfach noch einmal, Dankeschön, Dankeschön. Vater, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Lass mich einfach ein Gebet sprechen, ich spreche es einfach vor. Es geht nicht um ein perfekt formuliertes Gebet, sondern ganz einfach etwas, wovon du überzeugt bist. Etwas, was in dir sagt, Gott, ich will diesen Bund. Ich schließe ihn mit dir auf Zeit und ewig. Lass uns gemeinsam sprechen, das hilft einfach den Personen. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, komm in mein Leben, vergib mir all meine Schuld. Ich empfange jetzt im Glauben das ewige Leben. Heiliger Geist, es war schön, dich heute Abend zu erleben, aber jetzt lade ich dich ein. Komm und erfüll mich. Leite mich in alle Wahrheit. Inspiriere mich. Ich bekenne jetzt mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich ein Kind Gottes bin und mich niemand aus seiner Hand reißen kann. Amen. Amen. Das war die wichtigste Entscheidung für die, die die Hand gehoben haben, die gesagt haben, ich mache das heute zum ersten Mal, und die, die sich nicht getraut haben, die Hand zu heben. Ich sage euch was, merkt ihr diesen Termin? Da verändert sich was. Da verändert sich etwas kolossal. Vor allen Dingen, es trägt in die Ewigkeit mit rein. Und vielleicht bist du mit irgendjemandem hier mitgekommen. Und wenn du mehr wissen willst, wie das Leben mit Gott aussieht, dann orientier dich einfach an den Personen, mit denen du vielleicht hergekommen bist. Okay, ich sag mal, für den heutigen Abend genug. Lass uns Gott nochmal einen richtigen... Ah ja. Und das mit dem Team sagst du noch an. Preis den Herrn, wow. Halleluja. Seid ihr happy? Amen. Wer ist alles happy hier? Halleluja. Ja, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Da musst du dich immer wieder dran erinnern. Halleluja. Weißt du, immer die Sache ist tatsächlich die, immer wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, irgendwo landest du auch immer wieder bei der Freude. Das ist interessant. Aber es ist, weil es im Wort heißt, einfach in seiner Gegenwart ist Freude in Fülle. Ja. Und ich möchte einfach auch ermutigen, wenn ihr heute Abend ein Wunder erlebt habt, wenn ihr über Livestream vielleicht zugeschaut habt, da ein Wunder erlebt habt, wenn ihr heute Abend etwas noch nicht erlebt habt, aber in den nächsten Tagen feststellt, dass es sich verändert hat, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Und zwar unsere E-Mail, die wird eingeblendet hier, wunder@glorylife.de könnt ihr schreiben. Oder für die englischsprachigen, wir haben ja auch englischen Livestream, miracles@glorylife.net könnt ihr euren Bericht hinschicken und einfach uns mitteilen, was Gott getan hat, weil es ist einfach so wichtig. Weißt du, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Immer wenn wir ein Zeugnis hören, wir haben heute Abend ja auch viele Zeugnisse gehört, auch der Andreas hat einige erzählt. Wir haben einige hier vorne gehabt, die Zeugnisse erzählt haben. Aber wie der Andreas schon gesagt hat, in solchen Gottesdiensten passiert viel darüber hinaus, über das, was man direkt sehen kann. Und manche Sachen manifestieren sich Tage, Wochen später, wenn du zum Arzt gehst, wenn du es testest, hinterher plötzlich stellst du fest, da ist es passiert. Ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, erst vor kurzem, deren Ehemann gestorben ist. Mit 81 und ihr Ehemann war vor 6 oder 7 Jahren bei uns gewesen bei einem Heilungsgottesdienst oder Herrlichkeits- und Wundergottesdienst oder sowas und er hatte 3 Bypässe am Herzen gehabt und hatte da eine OP gehabt und war hier beim Gottesdienst und es kam ein Wort der Erkenntnis, dass jemand da ist, der 3 Bypässe am Herzen hat und er hat sich dann gemeldet schlussendlich und er wurde berührt von der Kraft Gottes, aber er hatte nie letztendlich den endgültigen Beweis, was passiert ist. Er hatte nur ab dem Zeitpunkt keine Probleme mehr mit seinem Herzen. Aber als er jetzt im Sterben lag, kurz vor seinem Tod, haben ihn die Ärzte untersucht und sie haben gesagt, der Mann hat Bypässe im Herzen gehabt. Wo sind die? Was ist da? Sie konnten nichts finden. Es war nichts da. Verstehst du? Hat sich 6 Jahre später rausgestellt. Amen. Ich glaube, es waren 6 Jahre. Also nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Vielleicht waren es auch mehr. Aber auf jeden Fall, kurz vorm Tod praktisch ist erst das Wunder rausgekommen. Also, ich gehe davon aus, dass es bei dir früher rauskommt. Dann schreib uns eine E-Mail, okay? wunder@glorylife.de oder miracles@glorylife.net. Okay, und jetzt wollen wir einfach noch eine Sammlung einnehmen heute Abend. Wir wollen wirklich auch Andreas segnen, weil er hat sich auf den Weg gemacht, von Wiesbaden hierher zu kommen, uns zu dienen. Und es heißt im Wort Gottes in Galater 6, Vers 8 heißt es, wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten. Und das Interessante ist, dieser Vers, wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten, das sagt Paulus im Zusammenhang damit, dass man diejenigen mit seinen Gaben und Gütern ehren soll, die einen im Wort Gottes unterweisen. Ja, das ist interessant, gerade dieses Gesetz von Saat und Ernte bringt er in diesen Zusammenhang. Und heute Abend haben wir Zurüstung bekommen, heute Abend haben wir Ausrüstung bekommen, Inspiration, Ermutigung, Power, Freude, alles Mögliche, Wunder, alles Mögliche, von Gott, aber durch auch ein Gefäß. Und wir wollen einfach wirklich hineinsehen, auch in den Dienst von Andreas. Und deswegen frag einfach den Heiligen Geist, was er dir zeigt, was du geben sollst heute Abend. Du bist immer frei bei uns, du kannst so handeln, wie du es für richtig hältst, wie du es von Gott empfängst. Frag ihn einfach. Wenn du hier live dabei bist, dann kannst du ihn bar geben, die Eimer gehen gleich durch. Oder aber du kannst auch eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter dem Stuhl ist. Unter deinem Stuhl gibt es eine Verpflichtungserklärung für die das, was ihnen der Heilige Geist zeigt, nicht dabei haben. Oder die gerne am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung möchten. Dann kannst du per Überweisung geben in den nächsten Tagen und jetzt die Verpflichtungserklärung ausfüllen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, als Zeichen dafür, dass du gegeben hast. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und überweist in den nächsten Tagen. Und für die über Livestream zuschauen, sind viele heute Abend, Hunderte, die über Livestream zuschauen, jedenfalls Hunderte gleichzeitig, also wahrscheinlich insgesamt sind es wahrscheinlich schon über 1000, die sich reingeklickt haben. Aber ihr habt die Möglichkeit, einfach per Überweisung zu geben, per PayPal zu geben oder per Kreditkarte zu geben. Die Infos sind da eingeblendet. Also Überweisung mit der IBAN natürlich, PayPal ist angezeigt und Kreditkarte geht über unsere Website. Okay, gut. Außerdem möchte ich noch hinweisen auf die Bücher von Pastor Andreas Herrmann. Hier, ich habe ja schon erwähnt, das Buch Gottes Heilungspower erleben, aber er hat, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, noch 7 andere Bücher geschrieben, oder? Also insgesamt 8 Bücher. Ich weiß nicht, ob wir sie alle am Büchertisch haben, aber wenn du dich für die Bücher interessierst, wir können die natürlich bestellen, wenn es welche gibt, die du noch nicht hast oder die wir nicht hier haben, dann bestellen wir sie. Auf jeden Fall kann ich dir das empfehlen. Das hier habe ich selber gelesen, schon vor Jahren, habe ich vorher schon erwähnt. Also ich glaube, da ist viel Inspiration und Power drauf. Also nutzt die Gelegenheit. Okay? Gut, jetzt geht man die Eimer durch und denkt dran, wenn ihr hier live dabei seid, schreibt auch oder es tut auch eure Datenerfassungskärtchen, Corona-Datenerfassungskärtchen da rein. Das müssen wir immer noch machen, obwohl sich keiner mehr dafür interessiert. Es kann eh keiner die Kontaktdaten nachverfolgen mehr bei den Zahlen, aber wir müssen es immer noch machen. Also tut einen Zettel rein, schreib einfach rein, in welcher Platzkolonne du gesessen bist. Das hinter deinem Stuhl ist so ein Schild, wo du siehst, welche Kolonne das ist, wo du sitzt, welche Kohorte. Und es sitzt, schreibt es rein und tut es einfach in den Eimer mit dazu. Gut, und dann geht es ja morgen weiter. 10 Uhr ist der Pastor Andreas noch bei uns und wir werden eine starke Zeit haben, glaube ich, morgen. Wir haben parallel ja auch Kindergottesdienst, 3 bis 16 Jahre. Also 10 Uhr geht es weiter. Also wir haben kein 3G hier, immer noch. Halleluja, wir beten, dass es lang so bleibt. Die Regierung in Baden-Württemberg hat sich da ja einige heiße Sachen einfallen lassen die letzte Zeit, aber bis jetzt ist es so. Amen. Also nichts 3G. Kindergottesdienst 3 bis 16 Jahre. Meldet euch an ab 9.45 Uhr die Kinder. Die Kinder aber bitte getestet, zu Hause getestet. Genau. Und ansonsten haben wir jetzt auch im Anschluss an diesen Gottesdienst ist das Heilungsteam noch bereit, euch zu dienen. Einige haben ja vorher schon eine kräftige Zusatzdosis Heilungspower empfangen. Also erwartet heute Abend, dass wenn euch Leute vom Heilungsteam die Hände auflegen, Markus 16, diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Also komm in diesem Glauben nach vorne, dass da jemand ist, der glaubt, dass wenn er dir die Hände auflegt, dass du gesund wirst. Und wenn er glaubt und wenn du glaubst, dann machst du bumm. Manchmal ist es so, er glaubt, du glaubst nicht, es macht trotzdem Bumm. Manchmal ist es so, er glaubt nicht, aber du glaubst, macht es auch Bumm. Irgendwo muss Glaube kommen, egal woher, und dann macht es Bumm. Halleluja. Okay, also nutzt die Chance. Das Heilungsteam ist bereit, gleich im Anschluss noch. Und genau, sind wir schon durch mit den Eimern, oder? Okay, ihr seid noch am Scheine reinzählen. Okay, ja, der Büchertisch hat auch geöffnet heute Abend. Natürlich, ich habe es ja schon erwähnt, auch die Bücher von Andreas. Und natürlich auch meine Bücher gibt es dort hinten und viele andere super starke Bücher, in die ihr reinschauen könnt und euch mitnehmen könnt. Mein neuestes ist übrigens hier, das habe ich gerade gesehen, mein neuestes ist die 50 Herrlichkeitslebenslektionen. Das ist wirklich was zum Studium und zum Meditieren. Das ist ein bisschen anders als meine ersten Bücher, aber das ist wirklich zum tieferen Studium, kann ich dir empfehlen. Wenn du heute Abend ein Buch kaufst und du möchtest gern eine Unterschrift, eine Signatur drin, kann ich dir das auch geben. Und wenn du eins vom Andreas kaufst, ist er bestimmt auch bereit, dir reinzuschreiben, oder? Also mir muss noch reinschreiben in meins. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber... Halleluja. Preis den Herrn. Okay, also streckt eure Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der heute Abend gesät hat in diesem Boden. Und du sagst, Herr, wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten, Herr. Und Jesus hat gesagt, wenn es ein guter Boden ist, in dem wir säen, dann werden wir ernten 30-fach, 60-fach und 100-fach. Und das glauben wir, Herr, im Bereich der Finanzen, aber genauso auch in jedem anderen Bereich, Herr. Danke, Herr, dass es nicht auf die Euros ankommt, sondern auf unser Herz ankommt, Herr. Aber mit dem Maß, mit dem wir vom Herzen her gemessen haben, mit dem Maß wirst du uns wieder zurückgeben. Ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß wird in unseren Schoß gegeben werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt, da, ja genau, geben wir Jesus einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus, für diesen Abend. Danke für dein Wirken. Danke für deinen Segen. Danke für deine Power. Und morgen wird es noch stärker als heute, das weiß ich, weil es ist immer so, die Gegenwart baut sich immer auf in diesen Veranstaltungen. Also verpasst morgen früh um 10 Uhr auf gar keinen Fall. Und jetzt zum Schluss darfst du noch deinen Nachbarn segnen. Wir machen Schlusssegen interaktiv heute Abend. Schau einfach deinen Nachbarn an und sag, du bist gesegnet mit der Heilungspower Gottes. Sie ist in dir drin. Wo irgendeine Krankheit war in deinem Körper, wirkt die Heilungspower Gottes an dir. und vertreib die Krankheit. Wo immer du Menschen begegnen wirst nach diesem Abend, die Heilung brauchen, begleite dich die Heilungspower Gottes. Und du legst Kranken die Hände auf. Und sie werden gesund. Du reinigst Aussätzige. Du weckst die Toten auf. Und du holst die Verlorenen rein ins Reich Gottes. Und das tust du heute, morgen und die ganze Woche und bis zur Entrückung. In Jesu Namen. Du bist gesegnet. Amen, ihr Lieben. Ihr seid gesegnet. Halleluja. Wir verabschieden uns von euch über Livestream. Ihr seid mächtig gesegnet. Schreibt uns eine E-Mail. Auch wenn du heute Abend dieses Gebet, das Pastor Andreas gebetet hat, zum ersten Mal mitgesprochen hast, dieses Gebet der Übergabe deines Lebens an Jesus, schreib uns eine E-Mail. Kannst du auch an dieselbe E-Mail-Adresse schreiben. Und dann schicken wir dir was Kleines zu, einfach um dich weiter zu führen und dir weiter einfach Infos zu geben. Und dann schick uns einfach deine Kontaktdaten, genau, und sag Bescheid. Hier bin ich. Amen. Gut, den besten Abend, schlaf gut, bis morgen früh. Amen.